Der Matroschka-Mörder von Jeffrey Deaver. Gelesen von Olaf Pessler. Uhr, Dienstag, 11. November. Hatte er alles, was er brauchte? Eigentlich hatte er den Inhalt seines Rucksacks schon überprüft. Doch als er auf dem Rücksitz des Wagens saß, beugte er sich wieder darüber und checkte alles noch einmal. Das war Michaels Art. Er saß in einem altmodischen Chevrolet-Taxi. Michael hätte bestimmt weder Uber noch Lyft für etwas wie das hier benutzt. Das Gleiche galt für sein eigenes Auto, einen verbeulten Honda in einem verblassenden Rot, das langsam zu rosa mutierte. Der Taxifahrer schaute ihn zum dritten Mal an, um Michaels ansehnliches, faltenfreies, wenn auch etwas zu mageres Gesicht, wie er selbst in aller Bescheidenheit fand, zu mustern. Michael starrte zurück, und beim vierten Mal richtete der Fahrer den Blick gleich wieder zur Straße, wo er von Anfang an hätte bleiben sollen. Michael zog sich die Wollmütze tiefer über sein dichtes, blondes Haar. Es war größtenteils blond. In letzter Zeit hatte er ein paar graue Strähnen entdeckt, was er mit 37 unfair fand, aber er führte das auf Stress zurück, und daran arbeitete er. Es war November. Und dem Klima im mittleren Westen entsprechend war der Abend kühl, so dass seine Mütze und die dünnen Handschuhe nicht verdächtig wirkten. Wärmere Lederhandschuhe wären seiner Fingerfertigkeit nur im Weg gewesen. Geistesabwesend langte er nach unten und kratzte die juckende Stelle an seinem Knöchel. Die Salbe, die er zuvor aufgetragen hatte, wirkte nicht richtig. »Hier?« fragte der Taxifahrer vor einem leeren Grundstück. Die Bremsen quietschten laut. »Warum?« fragte er. Es war die Adresse, die er bekommen hatte. Deswegen antwortete Michael nicht. Er beugte sich vor, las den Fahrpreis vom Taxameter ab und kramte in der Tasche seiner schwarzen Jeans. Dann zählte er $22.75 ab und legte das Geld auf den Zahlteller unter der Plexiglasabtrennung. Der Fahrer fischte es heraus. Er war weiß und hager und hatte dunkle Ringe unter den Augen. Als Michael seinen Rucksack nahm und ausstieg, rief der Fahrer bissig: »Hey, Kumpel!« »Was? Das ist der Fahrpreis!« Michael biss die Kiefer aufeinander, Verwirrung. »Das ist genau der Preis!« Der Fahrer hob die Faust mit dem Geld. »Was ist mit Trinkgeld?« »Was ist mit Trinkgeld?« »Sie meinen mit dem Trinkgeld?« Er schlug die Tür zu und sah sich an dem verlassenen Ort um. Die Sonne war untergegangen und in diesem Viertel gab es keine Straßenlaternen. Deshalb eignete es sich so besonders gut. »Was zum Teufel!« Der Taxifahrer kurbelte das Fenster herunter, als Michael den Rucksack aufsetzte. »Alle geben Trinkgeld!« Michael antwortete: »Das Taxi stinkt.« »Was?« Der Mann riss die Augen auf. »Naja, vielleicht ist doch was dran an dem Vorurteil über Taxifahrer, die nicht duschen. Ich sage nicht, dass sie stinken, aber ich bin mir auch nicht sicher, dass sie es nicht tun.« »Mein Gott, wissen Sie was? Ich arbeite seit heute Morgen um 6.« Er sprach mit einer Stimme, die zugleich wütend und weinerlich war, und lehnte sich dabei drohend aus dem Fenster. Das war so einschüchternd, wie es eben sein konnte, wenn man von unten aus einem schmutzigen Chevy auf das Objekt seiner Verachtung blickte. Michael war ein großer Mann. Seine Statur war schon als imposant bezeichnet worden. Selbst im Gefängnis hatte ihn niemand belästigt. Er starrte den Taxifahrer an, wie er es vom Rücksitz aus getan hatte. Beim Hochkurbeln des Fensters nuschelte der Fahrer: »Ich verdiene nicht genug, ich brauche Trinkgeld.« »Wessen Schuld ist das? Suchen Sie sich einen besseren Job.« Der Fahrer gab Gas, verbrannte Gummi, verschwendete Benzin, verschliss die Reifen. Wie dumm konnte man sein? Michael lief ein kurzes Stück den Bürgersteig entlang. Den heruntergekommenen Stadtteil hätte man wohl als Arbeiterviertel bezeichnet. Nach 20 Metern bog er links ab und überquerte den großen, ebenfalls leeren Parkplatz eines Waldschutzgebiets. Es duftete nach Kiefern und er hörte, wie die blattlosen Äste im leichten Wind aneinanderstrichen. Er folgte einem Joggingpfad und 20 Minuten später verließ er den Wald. Michael sah sich um. Vor ihm lag eine freundliche Wohnsiedlung. Die Bungalows hatten vielleicht 2 oder 3 Zimmer und waren alle in gutem Zustand. Michael wohnte in einer schmuddeligen und kargen Übergangswohnung am anderen Ende der Stadt, in einer dieser Gegenden, die sich veränderten, aber nicht zum Besseren. Wenn Kiefernduft durch sein Schlafzimmerfenster wehte, stammte er von dem Reinigungsmittel, mit dem der Lebensmittelladen auf der anderen Straßenseite geputzt wurde. Meistens stank es nach ranzigem Fett und Knoblauch. Doch die Umgebung spielte keine Rolle. Seine Einzimmerwohnung war ein Ort zum Schlafen, ein Ort zum Arbeiten. Zurzeit war er arbeitslos, aber das hieß nicht, dass er nicht arbeitete. Er hielt sich auf der Waldseite der Juniper Lane im Schutz der Bäume und ging auf sein Ziel zu. Auch hier gab es keine Straßenlaternen. Nichts, was den winzigen, pulsierenden Sternen in der riesigen schwarzen Weite die Show stahl. Ein Satz kam ihm in den Sinn. Es war, als hätte Gott eine Schrotflinte in die Kuppel der Nacht abgefeuert. Während seiner Zeit am College hatten Michael nur zwei Kurse gefallen. Kreatives Schreiben, vor allem Lyrik, und Anatomie des Menschen. Vor mehreren Häusern auf der anderen Straßenseite lag verstreutes Kinderspielzeug herum. Er verspürte den Drang zu klingeln und den Eltern zu sagen: »Also, verstehe ich das richtig, ihr wollt, dass alle, die hier vorbeifahren, wissen, dass ihr Kinder habt. Wie dumm seid ihr eigentlich? Und dann auch noch gegenüber von einem »Komm doch mal rüber, kleine Wald!« Ihr wisst schon, dass zwei Straßen weiter ein registrierter Sexualstraftäter wohnt, oder?« Das war frei erfunden. Aber es hätte die Eltern in Angst und Schrecken versetzt, bis sie die Wahrheit erfuhren. Michael neigte dazu, solchen Impulsen nachzugehen. Aber aus offensichtlichen Gründen würde er es heute Abend nicht tun. Hinter ihm tauchten Scheinwerfer auf, ein Auto näherte sich und wurde langsamer, als es auf seiner Höhe war. Der Toyota fuhr in die Einfahrt von Nummer 12358, etwa 50 Meter entfernt. Das Haus war dunkelgrün gestrichen und unbeleuchtet. Im Vorgarten befand sich ein Schild mit dem Hinweis auf Videoüberwachung, aber er wusste, dass der Vermieter den Service schon vor Jahren gekündigt hatte. Das Haus war derzeit vermietet. Als er näher kam, stieg gerade eine Frau Mitte 30 aus. Sie trug eine Lederjacke und eine enge Jeans, was ihm besonders gefiel, und nahm eine Umhängetasche sowie eine Handtasche vom Rücksitz. Sonja Parker war blond, etwa 1,70 Meter groß und athletisch gebaut. Ihre Figur hatte ihm schon bei früheren Beobachtungen gefallen. Jetzt in der Dunkelheit konnte man nicht viel erkennen, und es wäre nicht anders gewesen, wenn Gott den Himmel tatsächlich mit einer Schrotflinte beschossen hätte. Sonja ging zum Nachbarhaus und läutete. Jemand, den Michael nicht sehen konnte, öffnete die Tür. Nach einem kurzen Gespräch überreichte er Sonja ein Paket, sie bedankte sich und ging zurück, wobei sie in der Handtasche nach ihrem Haustürschlüssel kramte. Inzwischen stand Michael direkt gegenüber von Nummer 12358. Er öffnete den Rucksack und kontrollierte noch einmal alles, weil er nicht anders konnte. All die ordentlich verschlossenen Plastiktüten. Michael liebte Plastiktüten mit Reißverschluss. Ja, der Hammer. Ja, der Schraubenzieher. Ja, der Blumendraht. Dünn, grün und viel stärker, als man erwartet hätte. Ja, das gut geschliffene Küchenmesser. Und ja, die bunte russische Matroschka-Puppe, deren Gesicht dem von Michael in diesem Moment nicht unähnlich war. Gelassen und zufrieden und mehr als nur ein wenig geheimnisvoll. 10 Uhr, Mittwoch, 12. November. Gestern Abend gegen 21 Uhr wurde die Mieterin dieses Hauses das vierte Opfer des M.M., des Matroschka-Mörders. Detective Ernest Neville stand vor dem gelben Flatterband, das die Juniper Lane 12358 absperrte. Ein paar Dutzend Schaulustige und Reporter waren gekommen. Fotoapparate klickten, Videokameras saugten geräuschlos das Geschehen ein und verwandelten es in eine Flut von Pixeln. Neville war 41 Jahre alt, 2 Meter plus 1 Zentimeter groß und hatte nie auch nur 1 Gramm mehr als 77 Kilo gewogen, seit er dieses Gewicht im Alter von 16 Jahren erreicht hatte. Er hatte auffallend blaue Augen und braunes Haar, eine Kombination, die ihre Ursache in seiner schrägen Abstammung haben musste. Er konnte sich nicht erklären, wie seine Vorfahren die beiden Merkmale zusammen weitergegeben hatten, aber Betsy konnte es. Neville war der Meinung, dass Frauen geboren wurden, um dieses genetische Zeug zu verstehen, eine Fähigkeit, die wiederum selbst ein genetisches Merkmal war, wie er scherzte. »Wie heißt sie, Detective?« »Wir geben den Namen nicht bekannt, bevor wir die Angehörigen kontaktiert haben.« Beim Sprechen dampfte sein Atem in der kalten Luft. Neville wünschte, er hätte seine Handschuhe angezogen. »Gibt es Aufnahmen von Sicherheitskameras?« »Darüber ist uns noch nichts bekannt. Der Mörder ging nach der gleichen Methode vor. Das Opfer wurde mit Blumendraht gefesselt und erstochen. Sie wurde nicht sexuell missbraucht, solange sie am Leben war. Genau wie an den anderen Tatorten. Und auch hier hinterließ er eine russische Puppe als Visitenkarte.« Nevilles Blick schweifte über die Menge. Es war durchaus möglich, dass der M.M. selbst anwesend war. Allerdings verhielt sich niemand besonders verdächtig. »Nach dem Mord verließ der Täter das Haus und stahl das Auto des Opfers, das später gefunden wurde. Es gibt einen Zeugen. Nachdem das Opfer nach Hause gekommen ist, hat ein Nachbar einen Mann auf der anderen Straßenseite gesehen. Er konnte jedoch nichts zu der bereits bekannten Beschreibung hinzufügen. Ein weißer Mann, von mittlerer Statur und Größe, der Handschuhe und eine schwarze Mütze sowie einen dunklen Rucksack trug.« Ein Reporter in einem dreiviertellangen Marinemantel schwenkte ein digitales Aufnahmegerät in Nevilles Richtung. Da er nicht von einem Kameramann begleitet wurde, musste er aus der aussterbenden Welt des Printjournalismus stammen. »Detective, der letzte Mord ist erst 2 Wochen her. Ist es nicht ungewöhnlich, dass Serienmörder so kurz nach der letzten Tat eine weitere begehen?« »Doch, aber manchmal töten Serientäter schnell hintereinander. Oft dann, wenn sie sich dem Ende eines Zyklus nähern und planen, unterzutauchen.« Neville hatte diese Tatsache vom FBI erfahren. Obwohl er der Leiter der MM Taskforce des Sheriff-Büros war, kannte er sich weder mit diesem Aspekt noch mit irgendeinem anderen in Hinsicht auf Serienmörder aus. In der 170-jährigen Geschichte des Bezirks Handelman hatte es noch nie einen gegeben, wenn man von Broome Scudders Amoklauf im Jahr 1978 absah. Dessen 6 Opfer waren allerdings keine Menschen gewesen. Scudder hat es einfach nur satt gehabt, dass die Kühe seines Nachbarn seine Kohlfelder verwüsteten. Ein Reporter fragte, »Könnten Sie die postmortalen sexuellen Aktivitäten beschreiben?« »Wir geben dazu keine Information heraus«, antwortete Neville brüsk. Eine Frage, die oft gestellt wurde. Und ausnahmslos von Männern. Eine in einen knallroten Parker gehüllte Frau mit der perfekt sitzenden Frisur einer Nachrichtenmoderatorin rief, »Warum die russischen Puppen, Detective?« Diese Frage war in den vergangenen Monaten von der Presse, der Öffentlichkeit, dem Bürgermeister und weiteren lokalen Politikern ebenso wie von Neville und den anderen Mitgliedern der Taskforce etwa 1000 Mal gestellt worden. Neville hatte einen Sprecher in einem der Kabelsender sagen hören, »Oh, ich bin sicher, der MM fühlt sich von klein auf einsam und als Opfer. Unterbewusst öffnet er mit jedem Mord eine weitere Puppe, um an die Innerste heranzukommen, die ihn selbst repräsentiert. Das Kind, bevor die Misshandlungen begannen.« Die Antwort der Taskforce auf diese Frage lautete nach wie vor, »Wir wissen es noch nicht.« Ein anderer Mann, der mit den Füßen gegen die Kälte anstampfte, fragte, »Die Puppe, die er gestern Abend zurückgelassen hat, Ernie, war sie leer oder waren da noch andere Puppen drin?« Russische Schachtelpuppen wurden ineinander gesteckt. Wenn man sie aufmachte, fand man darin eine kleinere Puppe, die wiederum eine kleinere enthielt und so weiter. Wie bei den anderen Morden enthielt auch diese Puppe 5 weitere. »Irgendeine Nachricht?« »Keine Nachricht.« »Haben Sie mal daran gedacht, dass der Mörder ein Russe sein könnte?« Er ignorierte diese Frage. Seine 6-jährige Tochter hätte dazu einfach nur »Puh« gesagt. »Können Sie uns die Marke der Puppen nennen? War es dieselbe wie vorher?« »Mir steht es nicht frei, darüber Auskunft zu geben. Das ist erstmal alles.« »Tsinghua Manufacturing«, antwortete Michael Stendahl leise. Fröstelnd stand er am Rand der Menge und beobachtete, wie Detective Neville den Streifenwagen startete und die Juniper Lane entlangfuhr. Michael trug einen Jogginganzug. Nachdem er gestern Abend den weißen Toyota von hier zu einem leeren Parkplatz am Stadtrand von Marshall gefahren hatte, hatte er den Bus zu seiner Wohnung genommen. Heute Morgen hatte er sein eigenes Auto auf dem Parkplatz auf der anderen Seite des Waldes geparkt und war zur Juniper Lane gejoggt, was ihn ordentlich ins Schwitzen gebracht hatte. Eine Zeit lang war ihm warm gewesen, aber jetzt drang die feuchte Kälte zu ihm durch. Ching Hua. Seltsam, dass die russischen Matroschkas in China hergestellt wurden, wo die Beziehungen zwischen den beiden Ländern doch nie besonders gut gewesen waren. Ach ja, zu Ihrer Information, die Matroschka war von derselben Marke wie die an den anderen Tatorten hinterlassenen. Mir steht es nicht frei, darüber Auskunft zu geben. Was für ein wunderbarer Satz, klassisch, wie in Hamilton. Ein Theaterstück, das Michael sehr gut gefallen hatte. Er hatte einem Schwarzhändler eine Eintrittskarte gestohlen. Der konnte sich ja kaum beschweren. Jetzt fiel ihm wieder ein, wie er das Paar neben ihm beschimpft hatte, weil es während der Aufführung flüsterte. Ausgerechnet bei einer dramatischen Duellszene. Manche Leute also, wirklich. Entschuldigen Sie, Sir. Michael drehte sich um. Es war der Reporter im Wachmantel der Marine, der den Detective nach der schnellen Abfolge der Morde gefragt hatte. Er hatte die konzentrierten Augen von jemandem, der gern Fragen stellte. »Ich bin Jared Sims.« Er tippte auf seinen Presseausweis und zückte sein Aufnahmegerät. »Wie ist Ihr Name, bitte?« »Nein.« Sims schien nicht zu wissen, wie er diese Antwort verarbeiten sollte. Nach kurzem Stutzen versuchte er es anders. »Ich versuche, die Identität des Opfers herauszufinden. Haben Sie die Frau gekannt?« Anstatt zu antworten, schaute sich Michael in der Menge um. Er hielt alle hier für Blutegel. »Nein«, schlampige Metapher, »Blutegel saugten sich nur an Lebenden fest. Es waren Aasfresser, die die dunkle Genugtuung genossen, dass Sonja tot war und sie nicht.« »Sir?« Michael blickte den Reporter an. Er hatte ihn komplett vergessen. »Kannten Sie sie? Ich versuche, Ihren Namen herauszufinden.« »Hat der Detective nicht gesagt, dass Sie den Namen nicht herausgeben wollen, bevor die Angehörigen benachrichtigt wurden?« »Wahrscheinlich nehmen Sie in diesem Moment Kontakt zu Ihnen auf oder haben es schon getan.« Mit einer Stimme so kühl wie die Luft, sagte Michael, »aber Sie können nicht mit Sicherheit sagen, dass Sie es schon getan haben.« »Nein, das auch nicht«, antwortete Sims perplex. Michael bewegte seine Hände, die in zu dünnen Handschuhen steckten. Die Sonne schien hell, aber sie wärmte nicht. »Ich weiß nicht, wer sie ist. Ich wohne nicht hier in der Gegend. Möchten Sie sich zu dem Verbrechen äußern?« »Wozu soll das gut sein?« »Wie bitte?« Sims hatte ein schmales Gesicht, und obwohl er gut in Form zu sein schien, war er nicht sehr gut gegen die Kälte isoliert, weder durch Körperfett noch durch Kleidung. Seine Nase hatte ein charmantes Rosa angenommen. Michael atmete tief ein und stieß einen Dampfschwall aus, der eines Drachens in Game of Thrones würdig gewesen wäre. »Sie wollen, dass ich mich zu dem Verbrechen äußere?« »Ja, Sir, was denken Sie über den Mord?« Sims dunkles Haar war erstaunlich dicht und zu einer Schmalzlocke hochfrisiert wie bei einer Comicfigur. Was auch immer man über den Rest seiner schlanken Gestalt sagen mochte, seine Kopfhaut würde unter diesem Pelz schön warm bleiben. »Okay, ich lehne mich jetzt mal weit aus dem Fenster. Moment, Ihr kleiner Kasten funktioniert?« Michael blickte auf das digitale Aufnahmegerät. Sims vergewisserte sich, dass die Aufnahme lief. »Alles gut, fahren Sie fort.« Michael verzog das Gesicht und dachte einen Moment lang nach. »Hier ist mein Kommentar. Ihre Ermordung war eine schlimme Sache.« Pause. »Und ich habe eine Folgerung daraus gezogen. Wissen Sie, was eine Schlussfolgerung ist?« »Ich eine These, die aus einer bereits bewiesenen oder als gegeben akzeptierten Aussage folgt. Meine Folgerung ist, dass jeder Mord schlimm ist. Sie können das einer ungenannten Quelle zuschreiben.« Sims stieß einen ebenfalls dampfenden Seufzer aus. »Hören Sie, Mister, ich mache nur meinen Job.« »Sie nutzen gerade das Leid anderer aus, um die Auflage Ihrer Zeitung zu erhöhen.« »Wir erscheinen im Netz.« »Oh, Sie verkaufen keine Anzeigen?« Michael warf einen Blick auf das Haus und die emsigen Kriminaltechniker. »Sie können auch dieses Zitat verwenden.« Die Quelle erklärte weiter, dass das Opfer seiner Meinung nach besser dran wäre, wenn es noch leben würde. Sims schaltete den Rekorder aus. »Oh Mann!« »Kommen Sie mir nicht mit dieser Verärgerung. Was haben Sie denn gedacht, was die Leute sagen, wenn Sie sie bitten, den Mord an einer Frau zu kommentieren?« Michaels Hände waren kalt, aber sein Herz brannte wie ein Lagerfeuer. »Sie sind ein schäbiger kleiner Mann.« »Was?« flüsterte Sims. »Schäbig. Schauen Sie sich doch Ihre Schuhe an. Normalerweise putzt man seine Schuhe. An den Absätzen kann man nichts machen. Da helfen nur neue Schuhe. Wenn Ihr Geschreibsel etwas taugen würde, könnten Sie vielleicht richtiges Geld damit verdienen.« Der Mann starrt ihn an. »Sind Sie verrückt?« »Kommt drauf an, aus welcher Perspektive man das sieht«, dachte Michael. »Sie haben keinen Grund, so mit mir zu reden.« Damit traf er den Kern der Sache. Reporter Sims hatte zu 100% recht. Aber kein Grund, so mit ihm zu reden, hieß ja nicht, dass Michael es lassen musste. »Bestimmt trinken Sie auch.« Michael blickte auf die bloßen Hände des Mannes. »Und verheiratet sind Sie auch nicht.« »Na, weswegen hat sie Sie verlassen? Wegen des Saufens, wegen der geschmacklosen Kleidung, wegen des Hungerlohns oder wegen der Probleme im Schlafzimmer?« »Sie machen nicht den Eindruck, als wären Sie ein Romeo im Bett.« Sims Gesicht verzog sich auf beunruhigende Weise. Seine Wangen hatten die Farbe seiner Nase angenommen, und das lag nicht an der Kälte. »Meine Frau ist letztes Jahr...« Offenbar konnte er den Satz nicht zu Ende bringen. »Gestorben«, vermutete Michael. »C'est la vie.« »Und so verbringen Sie Ihre Tage damit, Eltern Kommentare über ihre toten Kinder zu entlocken oder Kindern über ihre toten Eltern. Sind das wirklich Nachrichten? Und dann wundern Sie sich, warum sich niemand mehr für Journalismus interessiert.« Mit einem grimmigen Gesichtsausdruck fuchtelte Sims in der Luft herum, als wolle er eine Wespe abwehren. Dann drehte er sich abrupt um und ging weg. Weinte er? Schwer zu sagen. Allen tränten hier die Augen, allen lief die Nase. Michael fühlte sich gut. Er bemerkte, dass der Reporter offenbar genug davon hatte, sinnlose Fragen zu stellen, und zu seinem kleinen, schäbigen Auto ging. Michael joggte den Weg zurück, der ihn zur anderen Seite des Waldgebiets und zu seinem eigenen Auto führte. Während er lief, verschwand der Reporter aus seinen Gedanken. Er dachte an letzte Nacht und an Sonja Parker. Ihr schönes Gesicht war oval und ihre Haut durchscheinend wie Perlmutt gewesen. Ihre Stimme tief, ihre strahlend blauen Augen hatten ernst geblickt. Ihre athletische Figur hatte ein wenig knabenhaft gewirkt, aber ihr Hintern war großartig. Ihr schlanker Körperbau hatte sicherlich nicht viele Männer angesprochen, doch Michael liebte solche Figuren. Er wollte jetzt nicht an die Probleme mit seiner Schwester denken, aber... sie kamen ihm plötzlich in den Sinn. Er fragte sich, wo Marge und das Kind jetzt sein mochten. Sie hatte seit 7 Jahren nicht mehr mit ihm gesprochen. Manche Leute nahmen die Dinge viel zu ernst. Er stellte sich Sonja noch einmal vor, letzte Nacht, wie sie an der Tür stand und mit dem Schlüssel herumfummelte und wie ihr blondes Haar dabei leuchtete wie ein Heiligenschein im Sternenlicht. Gottes Schrotflinte! Ach, Sonja. Ah, Marge. Die Gedanken an die beiden brachten ihn auf eine Idee. Michael beschloss, zu einem Date zu gehen. Detective Ernest Neville sah sich die gesammelten Informationen an, die in der Kriminalabteilung des Sheriffs für den Bezirk Handelman hingen. Operation Matroschka-Mörder, MM. Es war ein Großraumbüro mit Arbeitsnischen für die Ermittler. Obwohl Neville der Dienstälteste war, hatte er kein eigenes Büro. Das fand er in Ordnung. Er war gern mit seinen Leutchen zusammen, wie seine Tochter Sherry gesagt hätte. Die Wände waren verkratzt und fleckig, die grauen Möbel angestoßen, das Linoleum abgenutzt. Der Stil nannte sich zeitgenössische kommunale Strafverfolgung. Ein großer Raum, ja, aber in letzter Zeit war er etwas voll geworden, denn er beherbergte das gesamte MM-Einsatzteam. Die Zahl der Abteilungsmitglieder war von den üblichen 6 auf 11 angestiegen. Neville betrachtete gerade die Indizien, die an den Tatorten gefunden worden waren. Jeder in einem anderen Teil des Bezirks, meilenweit voneinander entfernt. Er hatte die Orte auf der Landkarte mit Stecknadeln markiert in der Hoffnung, sie könnten ein Wort oder eine Zahl ergeben. Dem war leider nicht so. Morde kamen im Bezirk Handelman nicht oft vor. Neville verschlang die Fachliteratur der Strafverfolgungsbehörden und er sah sich mit Betsy die Krimis im Fernsehen an. Aber einer wie der MM war ihm noch nie untergekommen. Es gab so gut wie keine forensischen Spuren oder Indizien, die auf einen Verdächtigen hinwiesen. Keine Zeugen, die etwas Genaueres sagen konnten als die vage Beschreibung, die er den Reportern gegeben hatte. Wahrscheinlich gab es Leute, die mehr gesehen hatten, doch es musste schon eine besondere Person sein, die offizielle Aussagen machte über einen Mann, der mit einem Schlachtermesser mordete. Keine Fußabdrücke, keine brauchbaren Werkzeugspuren. Das Labor hatte zwar DNA isoliert, aber die DNA des Mörders war nicht in der CODIS-Datenbank gespeichert. Neville hatte einen Artikel über einen Mord und eine Vergewaltigung vor ein paar Jahren gelesen. Die Polizei in England hatte alle Männer im Bezirk zum DNA-Test vorgeladen. Ein Erscheinen war gesetzlich zwar nicht vorgeschrieben, aber wer sich weigerte, wurde natürlich gerade zum Verdächtigen. Auf diese Weise war der Täter tatsächlich gefasst worden. Er hatte versucht, einen Freund dafür zu bezahlen, dass er eine Probe abgab. Neville fand die Idee gut und wollte DNA-Proben von so vielen männlichen Einwohnern wie möglich sammeln. Aber der Sheriff war dagegen. Deputy Benji Camp, Nevilles wichtigster Mitarbeiter, kam in einer dicken Tarnjacke, Jeans und Stiefeln auf seinen Chef zu. Der wie ein Ringer gebaute Benji war die Sportskanone der Abteilung, ein Naturbursche und der beste Schütze weit und breit. Seine Wangen waren rot und seine Nase feucht. Er schneuzte sich und berichtete von seinen Ermittlungen, nachdem er den Tatort an der Juniper Lane verlassen hatte. »Könnte eine Spur sein, ist im Moment aber wirklich noch nicht zu sagen.« Er zuckte mit den Schultern. So ließen sich ihre bisherigen Ermittlungen gut zusammenfassen. »Bleib dran.« Der kräftige Mann nickte und ging. Neville nippte an einer Dose Dr. Pepper. Das war sein Lieblingsgetränk. Betsy trank gerne ein Glas Wein zum Abendessen, und obwohl er keinen Alkohol mochte, war er gesellig genug, ein bisschen mitzutrinken. Vorausgesetzt, er verarztete den Wein, wie er das nannte, indem er ihn mit seiner Dr. Pepper-Limo mixte. In der Kantine hatten sie den Softdrink nicht, weswegen Neville sich Vorrat von zu Hause mitbrachte. Und das war auch gut so. Im Automaten auf dem Flur kostete das Getränk abenteuerliche 1,50 Dollar und auch nur, wenn man es passend hatte, was dem Ganzen die Krone aufsetzte. »Hey!« Der Bezirkssheriff betrat die Abteilung. Er nannte sich Jimbo Rawlins. Der Mann hasste seinen Vornamen James genauso wie die Kurzform Jim und hatte sich aus unerklärlichen Gründen für diese seltsame bäuerliche Namensgebung entschieden. Er war ein Cowboy mit wettergegerbtem Gesicht, Bierbauch und breiten Schultern. Seine Hände waren riesig. Die rechte Handfläche war dauerhaft mit Schießpulverpartikeln tätowiert. Sie stammten von einem Kampf auf Leben und Tod mit einem Meth-Süchtigen, bei dem der Sheriff den Lauf eines Revolvers mit seiner Pranke umklammert gehalten hatte. »Ich habe den Bericht bekommen«, sagte Rawlins, »von dem Psychiater.« In der vergangenen Woche hatte der Bezirk einen Psychiater aus Washington einfliegen lassen, der sich als Profiler spezialisiert hatte. Neville besaß eine vage Vorstellung davon, wie Sigmund Freud ausgesehen hatte, nämlich dünn, bärtig und kahl, und Dr. Trenton Stoller entsprach diesem Dreiklang voll und ganz. Außerdem rauchte er, wie sich leicht rückschließen ließ, denn entweder ging er dieser ekligen Angewohnheit häufig nach oder er wusch seine Kleidung selten. Der Mann hatte sich die Akten angesehen und mit den Ermittlern gesprochen. Er hatte sich Notizen gemacht, wahrscheinlich wie ein echter Psychiater bei seinen Sitzungen mit Patienten, Neville wusste es nicht, und war nach Hause geflogen. Neville überflog den Bericht. Die Puppen sind der Schlüssel zu seinen Verbrechen, und sie werden der Schlüssel sein, um ihn zu finden. Das Problem liegt bei seinen Eltern. Er war gezwungen, viele verschiedene Rollen zu spielen, um eine Kindheit zu überleben, in der er vernachlässigt und möglicherweise misshandelt wurde. Er präsentierte seiner Familie eine Persönlichkeit, und wenn ihn diese nicht schützte, zog er sich zurück. Das heißt, er wurde zur nächsten inneren Puppe. Um seine Identität herauszufinden, würde ich in den örtlichen Schul- und Bezirksakten nach Berichten über Vernachlässigung und/oder Misshandlung suchen, die 10 bis 15 Jahre zurückgehen. Sie suchen nach Berichten über einen Jugendlichen, wahrscheinlich über- oder untergewichtig, der ausrastet, Klammer auf, ein Hilfeschrei, Klammer zu, und dann passiv und zerknirscht reagiert, wenn er mit Autoritäten konfrontiert wird. Sie suchen nach Vandalismus, Brandstiftung und dem Schikanieren jüngerer Kinder. In den letzten Jahren hat die Wut auf seine Eltern den Kipppunkt überschritten. Nun mordet er, um seine Rolle als äußerste russische Puppe zurückzuerobern. Neville seufzte. Schul- und Bezirksakten von vor 15 Jahren? Ich werde jemanden darauf ansetzen, aber das scheint mir alles sehr weit hergeholt. Rawlins grummelte. Klingt wie das, was Sie in den Fernsehnachrichten sagen. Und von CNN kriegen wir keine Rechnung über $300 die Stunde. Dann wandte er sich an einen schlanken, bebrillten Mann Mitte 40, den Analysten der Spurensicherung der Taskforce. Den Mann mit den scharfen Augen sah man normalerweise in einem weißen Overall, doch im Moment trug er den immerwährenden Trend des Sheriff-Büros, eine steife, graue Uniform. Hat der Abdruck was gebracht? Der Techniker schüttelte den Kopf. Seufzend starrte Rawlins auf die gleichen Informationen, die Neville betrachtete. Nach einem Moment sagte er, die Bürgermeisterin wird ungeduldig. Die ganze Stadt ist ungeduldig. Das ganze Land ist ungeduldig. Ich bin ungeduldig. Aber Neville verstand, was er wirklich sagen wollte. Wenn sie den MM nicht bald erwischten, würde das politische Konsequenzen haben. Die Bürgermeisterin war gerade mit knapper Mehrheit wiedergewählt worden. Es war nur eine einjährige Amtszeit und sie konnte im nächsten November arbeitslos werden. Ich habe ihr gesagt, dass wir bald Antworten haben werden. Werden wir bald Antworten haben? Was erwiderte man auf eine solche Frage? Würde es ein weiteres Erdbeben wie 2008 geben? Ja, werden wir, Jimbo. Der Sheriff quittierte die Sinnlosigkeit von Frage und Antwort mit einem mehrdeutigen Kopfnicken. Rawlins Blick wanderte von den Beweismitteln zu einem großen Plastikgefäß mit einem Schlitz im Deckel neben der Kaffeemaschine. Darin befanden sich eine Reihe zerknitterter Scheine, hauptsächlich Einer bis Zehner, ein paar Zwanziger. Ein Schild dahinter lautete: Spendenaktion für die Kinderabteilung des Marshall-Krankenhauses. Spende wie der Teufel. Der Sheriff fragte, wie viel kommt da zusammen? Der Techniker schaute auf das Gefäß und sagte, ich weiß nicht, ein paar hundert. Die Feuerwehr wird uns schlagen, das ist doch immer so. Ein junger Deputy erklärte, die stehen ja auch auf Kreuzungen herum und zwingen einen während der roten Ampelphase zu spenden. Das dürfen wir nicht. Die haben Freizeit, wir nicht. Fangt ihn, sagte Rawlins unvermittelt und trat hinaus auf den Korridor. Die App war wie Tinder. Er hatte sich angemeldet und sein Profil erstellt, das zu etwa 40% stimmte. Das Prozedere für das erste Treffen war das gleiche wie bei jedem Blind Date. Du holst sie nicht ab und sie dich auch nicht. Frauen können ja auch Psycho sein. Man traf sich an einem belebten, neutralen Ort. Zuerst wurde etwas getrunken und wenn niemand sich daneben benahm oder die andere Person vor den Kopf stieß, ging man essen. Wie der Abend verlief, nachdem man sich gesetzt und die Servietten entfaltet hatte, war immer eine Frage des Glücks. Heute Abend hoffte Michael, dass er Glück haben würde. Er brauchte das. Zu viel Stress, zu viel Unruhe. Die Sache mit der russischen Puppe war nicht die große Hilfe, die er sich erhofft hatte. Die Erinnerung an das blass schimmernde Gesicht von Sonja Parker auch nicht. Er hielt an und schaute beiläufig in alle Richtungen, um mögliche Bedrohungen zu erkennen. Schwer zu sagen, vielleicht. Ein Teil seiner Unruhe kam von seiner Paranoia. Aber wie sollte er vergessen, dass er eine Zielscheibe war mit einem Fadenkreuz auf dem Rücken? Er klappte den Mantelkragen hoch und setzte seinen Weg fort. Er war auf dem Weg zum Riverfront District und zu der Bar, in der er Randy treffen würde. Das Lokal befand sich in derselben Straße wie seine Wohnung, obwohl der Kilometer zwischen den beiden ebenso gut ein Lichtjahr hätte sein können. An der Riverfront war alles glitzernd, gläsern und verchromt. Nach Feierabend wurde die Gegend von Horden von Männern in Anzügen und Frauen in Kostümen bevölkert, die umeinander herumsummten wie Arbeitsbienen in einem Bienenstock. Er war in dem Lokal gewesen, das Randy ausgesucht hatte, Chazens, und es machte ihn zusätzlich nervös. Dennoch war er bereit, das hinzunehmen. Glück. »Haben Sie etwas Kleingeld übrig?« Michael blieb wie angewurzelt stehen und sah hinunter. Ein Mann in einem fadenscheinigen schwarzen Sweatshirt und einem fleckigen Parka saß im Schneidersitz auf einer Decke. Er hielt einen Becher in der Hand. Auf dem Kopf trug er eine Wollmütze, die so ähnlich aussah wie die zu Hause in Michaels Rucksack. Auf einem Schild war folgende Auskunft zu lesen. »Ich bin ein verwundeter Kriegsveteran, obdachlos, bitte helfen Sie mir.« Auf seinem grauen Gesicht spiegelte sich Vorfreude. Er streckte Michael den Becher entgegen, den er mit fingerlosen Handschuhen umklammert hielt. In dem Becher waren Geldscheine und Münzen. »Wo haben Sie gedient?« fragte Michael. »Afghanistan.« »Welche Einheit?« Kurzes Zögern. »101.« »101, was?« Der Mann fragte ihn. »Haben Sie gedient?« »Scheiße, nein, warum sollte ich das tun?« »Also, Ihre Einheit.« »Die 101!« Seine Stimme erstarb, vielleicht aus Verwirrung. »Das haben Sie schon gesagt. Seien Sie genau.« Als der Mann nicht antwortete, zog Michael seine Handschuhe aus und googelte etwas. »Was machen Sie da?« Michael las und fragte, »101st Airborne?« »Ja.« »Und wo in Afghanistan?« »Warum fragen Sie mich das?« »Wo?« »In Kabul.« Michael las weiter, er war beeindruckt. Was für eine heldenhafte Einheit. Er blickte auf den Mann hinunter. »Es kann nicht sein, die war nicht in Kabul stationiert.« »Ich meinte, wir sind dort gelandet und dann woanders stationiert gewesen.« »Okay, und wo?« fragte Michael irritiert. »Ich kann mich nicht erinnern.« »Wie können Sie vergessen haben, wo Sie stationiert waren?« »Alter, ich bin am Kopf verwundet worden.« Er zeigte auf das Schild. »Lassen Sie mich sehen.« »Was?« »Zeigen Sie mir die Narben, nehmen Sie die Mütze ab.« »Sie sind ja vollkommen verrückt, ich wurde verletzt, mein Gedächtnis, die Erinnerungen kommen und gehen.« Michael sagte scheinbar sachlich, »Sie bitten mich um Geld. Ich habe ein Recht, darauf zu erfahren, ob Sie die Wahrheit sagen. Bis jetzt sieht es so aus, als ob Sie lügen würden.« »Alles klar, dann geben Sie mir eben kein Geld.« Michael verschränkte die Arme und sagte, »Ich will Ihnen eine Geschichte erzählen. Ein Typ, ein junger Mann, wurde verhaftet wegen irgendeiner Lappalie, sagen wir, Ladendiebstahl. Ich habe es in den Nachrichten gehört. Vor Gericht behauptete er, er sei Veteran, um das Mitgefühl des Richters zu wecken. Aber das hatte er sich nur ausgedacht. Der Richter hätte ihm eine minimale Strafe gegeben, aber nachdem er herausgefunden hatte, dass das mit der Armee nicht stimmte, verurteilte er ihn zu einem Jahr Gefängnis und 500 Arbeitsstunden in der Veteranenbehörde. Außerdem musste er genau 1000 Briefe an verwundete Soldaten schreiben und sich entschuldigen, handschriftlich.« Der Mann stotterte. »Ich täusche nichts vor, ich vergesse Dinge.« »Warum arbeiten Sie nicht?« »Ich finde keinen Job.« Michael zeigte auf die andere Straßenseite. Im Fenster eines Lebensmittelladens stand ein Schild mit der Aufschrift »Hilfe gesucht«. »Sie meinen wohl eher, Sie wollen keinen Job.« »Mein Gedächtnis!« Ich habe eine Lösung. Suchen Sie sich Hilfe und dann einen Job. Michael ignorierte den erstaunten Blick und zeigte auf das handgeschriebene Schild des Mannes. Gut. Bei dem Teil Veteran sind wir uns nicht sicher. Was ist mit obdachlos? Stimmt das? Mein Gott, ich lebe in einem Heim. Und ich wohne in einer Wohnung. Keiner von uns besitzt ein Haus. Das macht mich wohl auch zu einem Obdachlosen. Aber ich bin dumm, weil ich Miete zahle und sie nicht. Wo ist das Obdachlosenheim? An der 17. Ah, daran können Sie sich also erinnern. Michael schaut in den Becher. Wie viel Geld ist da drin? Was? Warum? Wie viel? Sie wollen mir mein Geld wegnehmen? Nur die Scheine. Haben Sie sie angefasst? Der Mann starrt ihn an. Michael sagte, Sie wollten mich berauben. So etwas hat Konsequenzen. Also, haben Sie das Geld angefasst? Ihre Hände sind schmutzig. Gibt es in diesen Unterkünften denn keine Duschen? Der Mann schrie, ich ruf die Bullen! Das wird nicht gut ausgehen, die meisten von denen sind nämlich wirklich Veteranen. Fick dich ins Knie, nimm das Scheißgeld und lass mich in Ruhe! Michael holte ein Taschentuch hervor und zog die Scheine aus dem Becher. Es waren 17 Dollar. Er steckte sie in das Taschentuch gewickelt ein. Damit würde er sich ein schönes Mittagessen kaufen. Er hatte in letzter Zeit Heißhunger auf Pizza. Er konnte die Scheine mit dem Taschentuch unter den Teller legen, ohne sie anzufassen. Er würde dafür sorgen, dass sich die Rechnung auf rund 16 Dollar belief. Als er 10 Meter weiter war, hörte er hinter sich einen Schrei. Barawala Kalaital! Michael blieb stehen und blickte zurück. Ich erinnere mich, wir waren im Barawala Kalaital. Ich war im 327. Infanterieregiment, 2. Bataillon. Wir waren hinter einem Warlord her. Quari Xiao Rahman. Aha. Michael wandte sich um und setzte seinen Weg fort. Der Gedanke an die Pizza hatte ihn hungrig gemacht. Er würde sich während der Drinks gut benehmen, damit er und Randy so schnell wie möglich nach dem Aperitif in ein Restaurant wechseln konnten. 10 Minuten später schritt er durch die Tür des Chazens und sah sich nach einer 34 Jahre alten Werbefachfrau um, die Katzen und Sushi und Spinningkurse und Stephen King liebte. Sie hatte in ihrem Profil nicht geschrieben, dass sie Kuscheln und Kamine und Strandspaziergänge und Lady Gaga-Konzerte mochte, aber er war sicher, wenn er ihr sagte, dass er es tat, wäre ihr erster Gedanke, »Mama, lass uns nach einer Hochzeitslocation suchen.« Er sah sie am anderen Ende der Bar stehen, wo das Licht schummrig und faltenfreundlich war. Sie trug eine braune Lederjacke, einen tief ausgeschnittenen schwarzen Pullover. Wie lange hatte sie wohl über diese Wahl nachgedacht? Und Designerjeans. Ausgefallene blaue Schuhe mit Blockabsätzen. Ein hübsches Gesicht, ein Mädchen von nebenan. Eine kräftige Figur, aber nicht fett. Geiler Arsch. Und die Falten waren soweit okay. Als sie ihn entdeckte, leuchteten ihre Augen auf. Seit er sein Foto auf die Dating-Website hochgeladen hatte, hatte Michael keine Haare verloren, war nicht verfettet und auch nicht urplötzlich voller Narben. Er versuchte nicht, sie zu umarmen oder zu küssen, sondern nickte nur und überließ es ihr, ihm die Hand zu reichen, die er mit beiden Händen ergriff. Gutes Benehmen. Glück. »Kommt ein Grashüpfer in eine Bar«, Randy erzählte einen Witz. »Sagt der Barkeeper, hey, weißt du eigentlich, dass ein Getränk nach dir benannt ist?« Sagt der Grashüpfer, »wer nennt einen Drink schon Fred?« Michael machte die richtigen Geräusche. Der Treibstoff waren Bourbon und Wodka und der Motor, den er antrieb, produzierte einen Satz nach dem anderen. Jobs, Hobbys, aktuelle und vergangene Wohnsitze, Schulen, Freunde, Urlaube, Podcasts, Essen, Sport und so weiter und so fort. Alles harmlos, manches interessant, nichts anzüglich. 40 Minuten später fand Michael, dass die Basis für den Abend geschaffen war. Er schlug vor, essen zu gehen. Randys Augen leuchteten. Sie überließ Michael die Wahl des Restaurants. Das Protokoll schrieb vor, dass es zu Fuß erreichbar sein musste. Es war keine gute Idee, mit einem fremden Mann in ein Taxi zu steigen, selbst wenn dieser mehr oder weniger charmant und aufmerksam und allem Anschein nach harmlos war. Außerdem konnte Michael sich gut vorstellen, was passieren würde, wenn er den Taxifahrer erwischte, der ihn gestern Abend vor seinem kleinen Treffen mit Sonja befördert hatte. Wessen Schuld ist das? Suchen Sie sich einen besseren Job. Seit dem kleinen Intermezzo mit dem obdachlosen Veteranen dachte er an italienisches Essen. Und so schlug er die Trattoria Lombardi vor, wo grundsolide Mahlzeiten in großen Portionen serviert wurden. Sie entschieden sich für Calamari, gefolgt von Caesar Salad, und beschlossen dann, sich ein Hühnchen in Masala zu teilen, auf zwei Tellern natürlich. Von einem gemeinsamen Teller zu essen, hätte auf eine gewisse Intimität hingedeutet und wäre für ein erstes Date unangemessen gewesen. Michael hätte ein Buch schreiben können. Zum Hauptgang schenkte ihnen der Kellner Rotwein nach. Beim Essen warf Randy ab und zu einen Blick auf Michaels Teller. Sie bremste sich in Anbetracht ihrer Figur, vermutete er, dass sie zum Schlingen neigte. Ihr Telefon klingelte. Entschuldige, das ist meine Tochter. Oh, bitte. Tu dir keinen Zwang an. Sie schickte eine Nachricht und legte ihr Handy weg. Als sie mit dem Essen fertig waren, tupfte sich Michael den Mund mit der Serviette ab. Du hast Kinder? Eine kleine Pause. Nur eins. Ist das ein... Sie hob die Hand. Das fehlende Wort war Problem. Oh, keine Sorge. Ich liebe Kinder. Ich bin eine Art Ersatzvater für meinen Neffen, den Sohn meiner Schwester. Sein Vater hat die Familie im Stich gelassen. Ein Kopfschütteln. Ich habe keine eigenen Kinder, das bedauere ich sehr. Ein Schluck Brunello, der beste toskanische, nein, der beste italienische Wein. Wie heißt deine Tochter denn? Erin. Schöner Name. Und wie alt ist sie? 13. Dann geht sie schon in die Highschool. Nein, sie ist im letzten Jahr der Middle School. Du siehst sportlich aus, sagte Michael, natürlich ohne sich einen Blick auf ihre Figur zu erlauben. Kommt sie nach dir, was Sport angeht? Ich mag eigentlich keinen Mannschaftssport. Naja, in der Highschool habe ich mal Hockey gespielt, aber nie ernsthaft. Aber ich bin schon immer gern ins Fitnesscenter gegangen. Das ist mein Ding. Spinning, stimmt ja. Ein Schluck Rotwein. Ich jogge. Das entspannt mich. Randy tunkte ein Stück Brot in die Masala-Soße. Erin spielt Softball. Ich habe gehört, dass Unterhandwürfe fast so schnell sind wie in der Major League Baseball. Das kann ich nicht beurteilen, aber sie ist gut. Sie spielt meistens im Außenfeld. Sie sprachen von diesem und jenem. Die Teller wurden abgeräumt. Michael spielte mit der Dessertkarte, die ihn der Kellner, ein sehr unitalienischer Einwanderer, gebracht hatte. Wahrscheinlich aus Albanien, vermutete Michael. Noch ein Schluck Wein. Der Abend ging langsam zu Ende. Würde er Glück haben oder nicht? Michael sagte, nur aus Neugier, was hält Erin von deinen Verabredungen? Ein kurzes Zögern. Sie kommt damit gut klar. Ich bin jetzt seit 6 Jahren geschieden. Ein unbeholfenes Lächeln. Sie versteht, dass es für ihre alte Mutter Zeit ist, wieder aufs Pferd zu steigen. Alt? Wohl kaum. Randy senkte den Kopf. Errötete sie? Sie war damals also erst 7. Das muss schwer für sie gewesen sein. Naja, Bob war der abwesende Ehemann und Vater, wie man ihn sich im schlimmsten Fall vorstellt. Er verpasste die meisten ihrer Aktivitäten und Spiele. Arbeit, Arbeit, Arbeit. Und Sex, Sex, Sex. Bob hatte natürlich eine Affäre gehabt, wahrscheinlich mehrere. Vielleicht hatte er sich unter falschem Namen bei derselben App registriert, die Michael und Randy heute Abend benutzt hatten. Sehen die beiden sich denn? Randy spielte mit der Dessertkarte, ohne sie anzusehen. Obwohl ihre Statur darauf schließen ließ, dass sie ein Tiramisu oder Gelato genossen hätte, schien ihr der Appetit auf Dolce vergangen zu sein. Jedes zweite Wochenende. Michael nahm einen Schluck Wein und genoss den reichhaltigen, erdigen Geschmack mit der Zunge und dem Gaumen, bevor er ihn die Kehle hinunterlaufen ließ. Diese Italiener! Ihr Schweigen und ihre steife Körpersprache verrieten, was jetzt kommen würde. Ein aufgesetztes Lächeln. Weißt du, Michael, ich würde lieber nicht über meinen Ex sprechen. Oh ja, das ist verständlich. Er schlug die Hand vor die Stirn, als ob er sich bei einem schrecklichen zwischenmenschlichen Fehler ertappt hätte. »Danke«, er sagte, »es tut mir wirklich leid. Es ist nur so, dass ich mich wohlfühle, wenn ich mit dir rede. Nicht so, als wäre es unser erstes Date.« Ihr Lächeln wurde wärmer. »Nachtisch?«, fragte er. »Und vielleicht werfe ich einen Blick in die Karte.« Sie fuhr mit ihren knallroten Nägeln über die einzelnen Posten. »Jede Menge köstliche Optionen.« Ohne aufzuschauen, sagte er, »ich denke gerade an die Zeit, als ich so alt war wie Erin. Weißt du, was ich damals besonders geliebt habe? Wenn meine Eltern ausgegangen sind und ich bei Freunden übernachten durfte. Das fand ich auch immer lustig. Sally, Ruth und Edie, wir durften oft Pyjama-Partys machen. Bei mir waren es Josh und Tony, meine Kumpels. Wir blieben bis Mitternacht auf, spielten Brettspiele und Karten. Was machen Erin und ihre BFFs denn heute Abend?« Er grinste. »Mein Neffe hat mir erzählt, dass die Mädchen das sagen. Beste Freundinnen für immer.« »Wie bitte? Ich meine, was haben Erin und ihre Freundinnen heute Abend vor?« »Sie ist zu Hause und macht ihre Hausaufgaben.« Michael hielt seinen Blick auf Randy gerichtet und machte eine lange Pause. »Oh.« Er nippte am Wasser, trank einen Schluck Wein und wandte sich wieder dem Dessertangebot zu. Er spürte, dass Randy ihn ansah. »Lach dich irgendetwas an?«, fragte er schließlich. »Sie ist 13.« »Wie bitte?« »Erin ist 13. Sie ist kein kleines Mädchen mehr.« Michael hob die Handflächen und lächelte breit. »Oh, bitte, ich kritisiere dich auch nicht. Aber so, wie du eben reagiert hast, naja, stimmt, ich war schon ein bisschen überrascht, aber ich bin da eben anders. Darauf darfst du nichts geben.« Zurück zur Speisekarte. Die Cannoli waren wahrscheinlich matschig. Man durfte sie erst kurz vor dem Servieren füllen. »Wenn mein Neffe bei mir ist, lasse ich ihn nie allein, was ihn bestimmt verrückt macht.« Michael beugte sich mit schmalen Augen über den Tisch. »Weil ich an all das Zeug im Fernsehen und im Internet denke. Hast du den Artikel in der Times gelesen? Da stand, dass sich 60% der Teenager im Netz Pornos ansehen, sogar Mädchen. Schockierend. Und dann diese Chatrooms. Sie tut so etwas nicht.« »Natürlich nicht. Du wirst ja eine Kindersicherung haben.« Ein Blinzeln hatte sie nicht. Randy platzte heraus. Es ist ein normaler Wochentag, deswegen konnte sie nicht bei einer Freundin übernachten. Hausaufgaben, stimmt ja. Und du sorgst dafür, dass Erin mitkommt. Ich bin sicher, sie ist eine gute Schülerin. Randy blickte auf das Tischtuch und wunderte sich darüber, dass ihr nettes Gespräch so aus dem Ruder gelaufen war. »Ich würde sie nicht allein lassen, wenn ich das Gefühl hätte, dass das riskant wäre.« »Das glaube ich sofort. Wir haben doch bei den Drinks über unsere Fehler gesprochen. Ich hätte sagen sollen, dass ich überfürsorglich bin.« Er zuckte mit den Schultern. »Ich kann einfach nicht anders. Wenn ich jemanden sehe, der mir gefährdet oder vernachlässigt vorkommt, schrillen bei mir die Alarmglocken. Ich versuche...« »Vernachlässigt?«, flüsterte Randy. Sie ließ die Dessertkarte fallen und setzte sich gerade auf. Jetzt waren die Falten deutlich sichtbar. »Was soll das alles?« Auch er legte die Karte weg und sah sie verblüfft an. »Ehrlich jetzt? Du hast es nicht für nötig gehalten, in deinem Profil zu erwähnen, dass du ein Kind hast.« »Niemand tut das. Dafür gibt es zu viele kranke Menschen. Außerdem hast du eben gesagt, dass es dir nichts ausmacht.« »Das stimmt auch. Dass du ein Kind hast, meine ich. Das ist mir ganz egal.« Michael trank noch einen Schluck Wein. Er öffnete sich wie eine Blume in der Sommersonne. Dann seufzte er, vielleicht so wie Erins Geschichtslehrer, wenn er sie mit einem plagiierten Aufsatz konfrontierte. »Aber ich muss sagen, es stört mich, dass du das Kind allein lässt. Es sollte immer ein Erwachsener bei einem Kind sein. Ja, ich weiß, sie ist 13. Was schließlich was anderes ist als 18, oder?« Er räusperte sich. »Ich habe Angst, dass sie in der Dusche stürzen oder ersticken könnten. Es könnte ein Feuer ausbrechen. Und seien wir doch mal ehrlich. Wenn man die Kinder von heute allein lässt, was essen sie dann zu Abend? Chips und Kekse. Und dann ist da noch der Alkohol in irgendeinem Schrank und die schweinischen Fotos, die sie an ihre Freunde schicken. Mein Gott, stammelte sie. Es tut mir leid, aber ich muss das jetzt loswerden. Wenn ich geschieden wäre, würde ich mich nicht verabreden, bis mein Sohn oder meine Tochter auf dem College wären. Wenn man sich für ein Kind entscheidet, dann dreht sich das Leben nicht um einen selbst, es dreht sich um das Kind. Sie schnauzt ihn an. Was zum Teufel gibt dir das Recht, mich zu belehren? Ich muss mich hier doch nicht für meine Erziehung rechtfertigen. Falls man das Erziehung nennen kann. Was? Ich habe mich vorhin zurückgehalten, weil ich höflich sein wollte, aber ja, ich glaube wirklich, dass du deine Tochter vernachlässigst. Hey, warum siehst du mich so schockiert an? Hast du nicht auch immer im Hinterkopf, wenn du dich mit einem Mann triffst, was macht Aaron jetzt wohl? Geht es ihr gut? Hat sie Besuch, obwohl ich es ihr verboten habe? Er legte mehr Schärfe in die Stimme. Und das bringt uns zurück zu meiner ursprünglichen Frage. Was hält sie davon, dass du mit jemandem ausgehst? Wir kennen die Antwort doch beide. Sie kann es partout nicht leiden. Sie tut zwar so, als würde es ihr nichts ausmachen, aber das liegt daran, dass sie Angst hat, dass ihr euch noch mehr voneinander entfremdet. »So kannst du nicht mit mir reden!« schrie sie. Die anderen Gäste sahen zu ihnen herüber. »Sieht so aus, als müsste das mal jemand tun. Du sendest deiner Tochter die Botschaft, dass dir irgendwelche beliebigen Männer wichtiger sind als sie.« Mit vor Wut verzerrtem Gesicht sprang Randy auf, ihr Stuhl kippte um. Michael erwartete eine scharfe Erwiderung, aber sie machte sich nicht die Mühe. Sie schnappte sich ihre Jacke, hob die Handtasche vom Boden auf und flüchtete. Ein Junge kam aus der Küche und stellte den Stuhl auf. Michael lehnte sich zurück und genoss den Wein. Er konnte sich ein Lächeln der Zufriedenheit nur mit Mühe verkneifen. Ein perfektes Date. Er hatte tatsächlich Glück gehabt. Er war mit Frauen ausgegangen, die so fade und langweilig wie Weißbrot waren und ihm keinen Angriffspunkt boten. Mäßig attraktiv, mäßig erfolgreich, nett, höflich. Diese Abende waren unerträgliche Zeitverschwendung gewesen, selbst wenn sie im Bett geendet hatten. So war es mit Randy auch gewesen, zumindest anfangs. Sie gab ihm nichts, womit er arbeiten konnte. Aber dann, Gott sei Dank, stellte sich heraus, dass sie Mutter war und ihre Tochter allein zu Hause gelassen hatte. Wie 100.000 Alleinerziehende im ganzen Land ohne irgendwelche negativen Folgen. Der Kellner brachte die Rechnung. Er wirkte nervös. Normalerweise hätte Michael das verärgert, weil er nicht darum gebeten hatte. Heute Abend jedoch, nach Randy, war er in einer heiteren und versöhnlichen Stimmung. Er machte nur eine abwehrende Handbewegung und so nahm der Kellner die Rechnung wieder an sich. Michael schüttete Randys Wein in sein eigenes Glas, dann sah er den Kellner an. »Ich habe eine Frage. Was würden Sie empfehlen, den Schokoladenkuchen oder das Tiramisu?« Eine halbe Stunde später ging Michael durch die kühle Nacht zurück zu seiner Wohnung. Der Veteran war verschwunden, wahrscheinlich in sein Zuhause, in der obdachlosen Unterkunft. Michael hörte das Geräusch von Schuhsohlen auf Asphalt hinter sich und sah sich um. Ein größerer Schatten verschluckte einen kleineren. Ein Auto fuhr sehr langsam an ihm vorbei, nur das Standlicht war eingeschaltet. Angst stieg in ihm auf. Im Fadenkreuz. Er wartete, ihn fror und er zitterte. Doch der Schatten tauchte nicht wieder auf und das Auto wendete und verschwand. Er eilte nach Hause, angetrieben von der Kälte und seiner Nervosität. In seiner kleinen, schmuddeligen Wohnung angekommen, zog er die Jacke aus, machte sich eine Tasse Kaffee und schüttete Zucker hinein. Er setzte sich an den wackeligen Tisch und betrachtete die russischen Puppen auf der fleckigen Tischdecke. Er nahm eine in die Hand und schaute sie liebevoll an. Viele hielten sie für sehr alt. Dabei gab es sie erst seit rund 120 Jahren. Sie ließen sich auf den Drechsler Wassili Sjosdotschkin, der einem abgemagerten Stalin ähnelte, und den Maler Sergei Maljutin zurückführen. Sie zeigen russische Bäuerinnen im Stil naiver Malerei. Ihr offizieller Name, Matroschka, kleine Mutter, geht auf den Vornamen Matryona zurück. Außerhalb Russlands nennt man sie gewöhnlich Babuschka, das russische Wort für Großmutter, Schachtelpuppen oder einfach nur russische Puppen. Die jeweils kleineren Puppen kommen zum Vorschein, wenn man die größeren in der Mitte auseinanderzieht. Es können Männer und Frauen sein und die kleinste Figur ist immer ein Baby. Normalerweise sind etwa 5 bis 10 Puppen ineinander verschachtelt. Der Rekord liegt bei 51. Manchmal schufen Kunsthandwerker Serien, mit denen sie ihr ganzes Können unter Beweis stellten oder in denen sie ein soziales oder politisches Thema verarbeiteten. Zurzeit gibt es Babuschkas, deren äußerste Figur Wladimir Putin verkörpern soll, während innen frühere russische und sowjetische Führer stecken. Matroschkas repräsentieren traditionell die weiblichen Aspekte der russischen Kultur und natürlich auch Fruchtbarkeit, da sie weitere Puppen in sich tragen. Michael stellte sich eine besondere Serie vor. Die äußere Puppe war eine Frau. Die nächste Puppe stellte dieselbe Frau dar, aber gehäutet. Der folgenden waren die Muskeln und Sehnen entfernt worden, in der darauf fehlten auch die Organe. Die innerste war nur mehr ein winziges Skelett. Wäre er künstlerisch begabt gewesen, hätte er diese Serie hergestellt. Er nippte an seinem Kaffee und fand es in seiner kleinen Wohnung gemütlich. Der Gedanke an die Puppe brachte ein anderes Bild in Erinnerung, das von Detective Ernest Neville, wie er in der hellen Sonne vor dem Haus in der Juniper Lane stand, während er angespannt seine Presseerklärung abgab und dabei Atemwölkchen ausstieß. »Was machen Sie, Ihre Frau und Ihre Tochter an diesem kalten Abend? Ist es bei Ihnen genauso gemütlich und warm wie hier? Trinken Sie Wein und Kakao beim Knistern eines künstlichen Kaminfeuers, dessen chemischer Geruch langsam den Raum füllt? Schauen Sie was auf Netflix? Spielen Sie Monopoly?« »Ihre Familie vielleicht, aber ich weiß, dass Sie es nicht tun, Detective. Nein, Sir, Sie arbeiten verzweifelt bis in die frühen Morgenstunden, um den MM zu stoppen.« Michael fragte sich, ob Neville und seine Frau ihr Mädchen mit 13 allein lassen würden, wenn sie abends ausgingen. Das konnte er natürlich nicht wissen, aber er wusste, dass die Nevilles es jetzt nicht tun würden, unter keinen Umständen. Zum einen war sie erst 6 Jahre alt. Zum anderen hatte das arme Kind schreckliche Angst. Das wusste Michael Stendhal ganz genau. 3 Tage zuvor, 11 Uhr, Sonntag, 9. November. »Ich habe Angst, dass die Prinzessin stirbt.« Neville antwortete, »nicht, wenn wir es richtig bauen. Wenn das Schloss einstürzt, können alle totgehen, die Wand wackelt so.« Ernest Neville stutzte bei den Worten seiner kleinen Tochter. Sherry verstand zwar, dass es sich bei den möglichen Opfern nicht um echte Tote handeln würde, weil es Lego-Figuren waren, die auf dem Schlossvorplatz standen oder saßen, das war schwer zu erkennen, doch Vater und Tochter waren seit 1,5 Stunden in das Spiel vertieft und offensichtlich ging Sherry der Gedanke an den Tod durch den Kopf. Aber warum? Die fröhliche Erstklässlerin mit dem seidigen Haar und einem Lächeln, das durch die fehlenden Zähne noch süßer wurde, hatte eine grobe Vorstellung von Daddys Job. Vielleicht hatte sie zufällig gehört, wie er mit Betsy über einen Mord oder einen tödlichen Autounfall gesprochen hatte. »Wir können die Wand verstärken«, sagte Neville. »Schau dir die Anleitung an. Uns fehlt noch ein Teil.« Sie starrte auf das große Blatt Papier. Zu seiner Zeit waren Legosteine Rechtecke gewesen, mit denen man Häuser baute und die nur darauf warteten, dass man nachts um 2 Uhr barfuß ins Bad ging. Sherry fuhr mit ihren kleinen Fingern über die filigranen Abbildungen auf dem Blatt und stocherte dann in der Schachtel herum. Für Neville sah es aus, als enthalte sie 500.000 kleine Plastikteile. Schließlich fand Sherry das steinfarbene Teil, das den Sockel abstützen sollte. Vielleicht war es ein Strebebogen. Neville erinnerte sich dunkel an so etwas aus dem Schulunterricht. Er hob das Schloss vorsichtig an und betete, dass es nicht einstürzte und die Figuren unter sich begrub. Sherry steckte den Legostein an seinen Platz. Sie strahlte. Die Prinzessin und ihre Untertanen waren in Sicherheit. Betsy kam zur Tür herein und betrachtete das prächtige Bauwerk. »Alle Achtung! Das ist ja beeindruckend!« Seine Frau, eine braungebrannte, sportliche Blondine, war, wie er, 41 Jahre alt und immer noch so schön wie damals, als sie sich kurz nach dem College kennenlernten und heirateten. Wenn sie nicht unterrichtete, arbeitete sie ehrenamtlich in einem Hospiz, joggte oder fuhr Rad. Außerdem war sie eine geniale Köchin. Während sein Körper sich weigerte, Fett anzusetzen, ihren unwiderstehlichen Kochkünsten zum Trotz, wölbte sich bei ihr seit kurzem ein Speckröllchen über die Jeans. Das nervte sie, aber Neville fand es äußerst charmant und unglaublich attraktiv. »Wollen wir in 20 Minuten los?« In der Nachbarschaft fand ein kleines Grillfest statt. Neville betrachtete die Schachtel mit den Legosteinen, deren Anzahl sich mysteriöserweise auf 1 Million verdoppelt hatte. Er sagte, »Geht klar.« »Daddy!« »Wir bauen es heute Abend fertig.« Betsy sagte zu ihrer Tochter, »Harold und Junie sind aus dem Urlaub zurück, und sie kommen auch.« »Juhu!« Das Mädchen zog einen kleinen Karton heran und öffnete ihn. »Was ist da drin?« »Die Prinzessin, die im Schloss wohnen soll.« Sie ließ ihn hineinsehen. »Woher hast du das?« »Ich habe sie heute Morgen auf der Veranda gefunden.« Nach einem Moment fragte ihr Vater, »Sag mal, was meinst du, kann ich die Puppe mal für eine Weile haben?« Sie runzelte die Stirn. »Na ja, meinetwegen, wenn du dich gut um sie kümmerst.« »Klar, mach dir keine Sorgen.« Neville ging in die Küche und kam gleich darauf zurück. Er nahm dem Mädchen die russische Puppe ab und steckte sie in eine Plastiktüte. Einige Stunden später betrat Neville mit der Puppe in der Plastiktüte das Sheriff-Büro von Handelman. Es befand sich in einem zweckmäßigen Backsteingebäude aus dem 19. Jahrhundert in der Innenstadt von Marshall, das dem Gericht auf der gegenüberliegenden Seite in nichts nachstand. Beide Gebäude waren groß. Es herrschte reger Publikumsverkehr. Handelman war nur zu einem Teil idyllisch. Der andere Teil gehörte zu einem großen und urbaneren Bezirk. Und Banden und Kriminelle hatten die Gewohnheit, über Verwaltungsgrenzen hinweg zu bluten, wenn man das so sagen konnte. Neville ging durch die mit grünem Linoleum ausgelegten, grün gestrichenen und grün beleuchteten Korridore direkt zur Spurensicherung. Die schlanke Angestellte am Empfangstisch machte nur »Oh-oh«, als sie die russische Puppe sah. »Nein, kein neuer Mord. Die hat er bei mir zu Hause abgeliefert.« Sie sah ihn erschrocken an. »Mein Gott, Ernest, ist alles in Ordnung.« Aber Sherry wurde ziemlich panisch. Erst hat Daddy ihre Puppe als Beweismittel mitgenommen und dann kommt die Spurensicherung und stellt alles rund ums Haus auf den Kopf. Sie hat messerscharf geschlossen, dass jemand bei uns gewesen ist, der da nichts zu suchen hatte. Ihr Gesicht, er seufzte. Ach, ihren Blick werde ich nie vergessen, solange ich lebe. Die Puppe, die der MM hinterlassen hatte, war der einzige Hinweis auf seinen Besuch. Das Team hatte das Grundstück abgesucht, ohne Anhaltspunkte darauf zu erhalten, wie er in den Garten gelangt sein konnte. Keine Fußabdrücke, nichts. Die Nachbarn haben auch nichts gesehen. Sie haben zwar eine Überwachungskamera, aber sie zeichnet nicht auf. Und deine Familie? Sie ist jetzt bei Betsys Mutter, in Gaither, weit weg. Lässt du das untersuchen und gibst mir Bescheid? Mit einem Blick auf die Babuschka sagte er, er war bestimmt so vorsichtig wie immer. Sie wird blitzsauber sein, aber versuchen können wir es ja. Neville dachte daran, dass seine Tochter natürlich Spuren auf der Puppe hinterlassen hatte. Laut Vorschrift musste man von der Kleinen die Fingerabdrücke nehmen, damit sie ausgeschlossen werden konnten. Aber das würde Sherry noch mehr Angst machen. Bei dem Gedanken kochte Neville vor Wut. Die Kollegin musterte ihn. »Ernest?« Jetzt bemerkte er ihren besorgten Gesichtsausdruck und zwang sich zu einem Lächeln. »Danke, Brenda, alles gut.« Er verließ den Laborbereich und ging ins Archiv. Die Puppe veränderte alles. Die herkömmliche Polizeiarbeit brachte nichts. Auf diese Art stoppten sie den MM nicht. Es war an der Zeit, das Spiel zu ändern, ungeachtet der Konsequenzen. Er missachtete die Vorschriften und trug sich nicht in das Eingangsbuch ein, geschweige denn, dass er die gesuchten Akten benannte. Stattdessen stöberte er einfach in den Strafregistern, bis er fand, wonach er gesucht hatte. Nachdem er ein Dutzend Akten von einigen der schlechtesten Menschen, die jemals auf der Erde herumgelaufen waren, durchgesehen hatte, starrte er einen langen Moment auf sein Handy. Schließlich fasste Ernest Neville einen Entschluss. Er tippte eine SMS und schickte sie sofort ab. Allerdings nicht, ohne sich zu fragen, welche Folgen es haben würde, wenn ihm sein Plan um die Ohren flog. Gegenwart. 19.45 Uhr, Donnerstag, 13. November. Michael verließ seine Wohnung und ging den rissigen Bürgersteig entlang, wobei er gelegentlich einen Bogen um eine zerbrochene Bierflasche oder einen Haufen Müll machte. Er hatte seine Arbeitskleidung an, dicke schwarze Jacke, Wollmütze, schwarze Jeans. Seinen Rucksack trug er in einer Einkaufstasche von Whole Foods. Die Fahndung nach dem MM war mittlerweile allgegenwärtig. Hätte er den Rucksack auf dem Rücken getragen, dann hätte ihn jemand bemerken und die Polizei benachrichtigen können. Er kniete nieder, um Creme auf den Ausschlag an seinem Knöchel zu reiben. Eigentlich war es noch nicht notwendig, aber in dieser Position konnte er einen Blick auf die Straße hinter sich werfen. Das Gefühl, verfolgt zu werden, war ebenso stark wie gestern Abend. Doch jetzt waren die Bürgersteige und Straßen voller Fußgänger und Autos und er konnte niemanden ausmachen, der ihn beobachtete. Er setzte seinen Weg durch das belebte Viertel fort. In diesem Stadtteil, der einem Kaleidoskop aus Ethnien glich, fiel Michael nicht auf. Ein Falafelladen, eine Pizzeria, merkwürdigerweise mit nordeuropäischem Personal, ein Nagelstudio mit was für Personal wohl, ein Minimarkt, dito. Das Viertel war heruntergekommen. Jede gestrichene Fläche brauchte einen neuen Anstrich. Allerdings konnte er sich auch nicht vorstellen, warum man sich die Mühe machen sollte. Er schaute sich beunruhigt um. Es nieselte und die wenigen Taxis, die vorbeifuhren, waren besetzt. Einen Kilometer entfernt begann eine bessere Gegend und er lief im Eilschritt in diese Richtung, weil er dort eine größere Chance auf ein Taxi hatte. Tatsächlich fuhr ein paar Meter vor ihm ein Taxi an den Bordstein und entließ seinen Fahrgast. Michael machte einen kurzen Sprint und erreichte das Taxi um Haaresbreite vor einer Frau mit ihrer jugendlichen Tochter. Sie hatten ordentlich eingekauft. Die Mutter trug drei große Taschen eines protzigen Ladens. Das Mädchen hatte nur ihr Handy in der Hand, auf dem sie eine SMS schrieb. Michael packte den Türgriff. »Entschuldigen Sie, wir haben das Taxi zuerst gesehen.« Michael antwortete nicht, weil es darauf nichts zu erwidern gab. »Haben Sie nicht gehört? Wir haben es zuerst gesehen.« Sie hatte es vielleicht zuerst gesehen, aber er war zuerst am Wagen gewesen. Er ignorierte die Frau und riss die Tür auf. Doch die Frau trat vor und verhinderte, dass er sie weit genug öffnen konnte, um einzusteigen. Er musterte die beiden. Sie waren blond und sehr ähnlich gekleidet. Eng anliegende Blue Jeans, weiche Lederjacken, schwarze Stiefel. Auf denen des Mädchens prangte das goldene GG-Monogramm für Gucci. Sie hatte keine Handschuhe an, wohl damit sie die SMS schreiben konnte, und trug Nägel mit einem kunstvollen, schwarz-weißen Schachbrettmuster zur Schau. Für eine 15- oder 16-Jährige schien das ein bisschen übertrieben, aber was wusste Michael schon? Er warf einen Blick auf den Taxifahrer, der ausdruckslos auf die Straße blickte. Es war nicht seine Aufgabe, Salomon zu spielen. »Ich meine es ernst«, sagte die Frau. »Das ist meins.« Ihre Stimme war hoch und hart. »Treten Sie zurück.« Nicht gerade eine Drohung, aber der Satz war auch nicht als Frage formuliert. »Nein, ich habe es zuerst gesehen.« »Schon wieder.« »Verdammte Scheiße, lass es einfach bleiben, Mama«, zischte das Mädchen die Mutter an, während sie weitertippte. »Wie redest du mit mir?« schnauzte die Frau zurück. »Rufen Sie sich einen Uber«, sagte Michael und versuchte erneut, die Tür so weit zu öffnen, dass er sich hineinquetschen konnte. Aber ihr Schenkel, ein aufreizender Schenkel, blieb, wo er war. »Ich will kein Uber rufen, ich muss kein Uber rufen, es ist mein Taxi!« »Nein, da irren Sie sich.« »Warum bist du so zickig?« Das Mädchen rollte mit den Augen und strich sich die langen Locken aus dem Gesicht. »Du hältst den Mund, wenn wir nach Hause kommen!« Michael sagte zur Mutter. »Sie machen eine Szene. Wie peinlich!« »Es tut mir leid, wenn Sie sich unwohl fühlen, aber das ist nicht meine Schuld. Sie wollen sich unser Taxi schnappen.« »Ich fühle mich überhaupt nicht unwohl. Mir geht es nur um Ihre Enkelin.« »Enkelin?« keuchte sie. »Volltreffer«, dachte Michael. Sie demütigen das junge Mädchen. Sehen Sie doch die Leute da drüben und das Paar. Er deutete mit dem Kopf in Richtung einiger Passanten, die die Auseinandersetzung beobachteten. Sie haben mit dem Finger auf sie gezeigt und laut gelacht. Die versnobte Verachtung des Mädchens war wie weggeblasen. Sie schaute erschrocken in die angedeutete Richtung. »Gelacht?« fragte die Mutter atemlos. Michael runzelte die Stirn, als wäre er überrascht, dass sie es nicht bemerkt hatte. »Das ist doch offensichtlich. Sehen Sie sie nur an. Warum in aller Welt staffieren Sie sie so aus?« »Was?« »Mein Gott, das nuttige Make-up, die albernen Nägel, die Hurenstiefel. Ich will mir nicht vorstellen, was sie in der Schule ertragen muss, wenn die Mitschüler hinter ihrem Rücken über sie lästern. Das muss schrecklich sein.« »Mama!« rief das Mädchen. Ihr teures Handy fiel auf den Beton. Michael kannte das Geräusch eines zersplitternden Displays. Das Mädchen drehte sich um und flüchtete schluchzend. »Arschloch!« fauchte die Mutter, hob das Telefon auf und eilte mit den großen Tüten ihrer Tochter hinterher. Michael öffnete die Tür, stellte die Whole Foods-Tüte auf den Sitz und setzte sich daneben. Er nannte dem Fahrer die Adresse eines leeren Grundstücks. Das Fahrzeug bewegte sich nicht. Michael schaute in den Rückspiegel. Der Taxifahrer starrte ihn an. »Gibt es ein Problem?« fragte Michael. »Nein, Sir.« »Dann?« Er hob die Arme, die Handflächen nach oben. Die universelle Geste für »Worauf zum Teufel wartest du dann noch?« Michael stand auf der gegenüberliegenden Straßenseite eines Hauses am Martin Drive, die Handschuhe übergestreift, die Mütze auf dem Kopf, den Rucksack auf dem Rücken. Wie neulich in der Juniper Lane war auch diese Straße dunkel und er war fast unsichtbar. Es dauerte nur 3 Minuten, bevor ein Auto am Ende der Straße auftauchte. Das Fahrzeug wurde langsamer, als es sich dem Haus näherte und in die Einfahrt bog. Er beobachtete, wie die Fahrerin einige Zeit brauchte, um alles einzusammeln und auszusteigen. Er dachte an das altmodische Wort Bündel. So nannte seine Mutter die Pakete, die Michael ihr in die Justizvollzugsanstalt brachte. Als sie die Tüten vor der Haustür abstellte, bemerkte er, dass eine von Whole Foods war. »Na, das nenne ich Zufall«, dachte er belustigt. Er kramte im Rucksack und zog den schweren Hammer aus dem Plastikbeutel. Michael ließ 5 Minuten verstreichen, danach schaute er sich nach allen Seiten um. Da er niemanden sah, huschte er über die Straße. Dann war er an der Eingangstür. Er umklammerte den Hammer. Er überprüfte den Knauf, unverschlossen. Michael verstärkte seinen Griff um den Hammerstiel und schob sich durch die Tür. 10 Minuten später stand Michael im Wohnzimmer und blickte auf die Frau hinunter, die vor ihm auf dem Boden lag. Er atmete schwer, während er sie betrachtete. So eine gute Figur. Die Jeans saßen eng und waren auf den Gesäßtaschen mit gelben Rosen bestickt. Sie trug flache Pumps. Das Oberteil, ein locker fallendes schwarzes Sweatshirt, war allerdings eine Enttäuschung. Wenn er sie früher beobachtet hatte, hatte sie manchmal ein eng anliegendes Top getragen. Blau, Babyblau, eine gute Farbe für sie. Er schätzte, dass sie 75B trug, obwohl Michael auf diesem Gebiet nicht viel Erfahrung hatte. Die meisten seiner erfolgreichen Dates endeten so wie das mit Randy. Noch ein tiefer Atemzug, ein und aus. Seine Handflächen waren feucht. Raschelte es draußen oder bildete er sich das nur ein? Waren das Schritte? Er war nicht sicher. Im Fadenkreuz. In diesem Moment schreckte ihn ein Krachen auf. Die Eingangstür wurde mit voller Wucht eingetreten. Die Tür knallte wie ein Donnerschlag gegen die Wand. Ein dunkel gekleideter Mann stürzte in den Raum und ballerte die Tür hinter sich zu. Er hielt ein langes Schlachtermesser in der Hand. Michael war so geschockt, dass er keuchte. Vor ihm stand Jared Sims, der Reporter von der Juniper Lane. »Möchten Sie sich zu dem Verbrechen äußern?« Er trug eine Mütze, die der von Michael sehr ähnlich war, und hatte sich einen Rucksack ebenfalls ähnlich über die Schulter gehängt. Weitere Gemeinsamkeiten? Er trug dünne Baumwollhandschuhe und das Messer. das er in der Hand hielt, glich dem Messer, das Michael mitgebracht hatte, wenn es nicht sogar das gleiche Fabrikat war. Würde man bei der Bestimmung der Genetik nur Kleidungsstücke und Accessoires berücksichtigen, hätten die beiden Männer Zwillinge sein können. Sims Blick fiel auf die reglosen Beine der Frau. Er schien enttäuscht zu sein, dass er die Chance verpasst hatte, sie selbst zu ermorden. Michael flüsterte, »Sie sind...« Sims starrte ihn manisch an und sagte, »Ja genau, ich bin der M.M. Jetzt findest du mich nicht mehr ganz so schäbig, was?« Der Mann hatte eine Stimme, die vor Spannung leicht vibrierte. Als Michael nichts sagte, sah Sims ihn voller Verachtung an. »Und du bist ein verdammter Trittbrettfahrer. Wie heißt du?« »Michael.« Seine Stimme war kaum mehr als ein Flüstern. »Woher wussten Sie?« Er fuchtelte mit einer Hand herum. Dann schloss er kurz die Augen. »Verstehe. Sie sind mir von der Juniper Lane aus gefolgt, nachdem ich Sonja getötet hatte. Seitdem folgen Sie mir. Ich wusste, dass mich jemand beobachtet.« In Michaels Augen blitzte Selbsthass auf. »Ich hätte mir doch denken können, dass der echte M.M. zum Tatort zurückkehren würde.« »Ich musste herausfinden, wer der Trittbrettfahrer ist, der mir die Show stiehlt.« Ein Büschel seiner vollen Haare lugte unter der Mütze hervor. Michael hatte sich in der Farbe der Wollmütze geirrt. Die von Sims war marineblau. Michael hatte sich für eine schwarze entschieden. Er fragte den Mörder, »Aber woher wussten Sie, dass ich derjenige bin bei der Pressekonferenz vor Sonjas Haus?« »Du hast eine große Klappe deswegen, so wie du auf mich losgegangen bist. Du bist ein Sadist. Wenn es dir Spaß macht, Leute mit Worten zu verletzen, dann macht es dir auch Spaß, sie mit Messern zu verletzen.« Michael fragte, »Sie sind wirklich Reporter?« »Ich habe erst vor ein paar Monaten mit dem Schreiben angefangen, nachdem ich meine kleinen Projekte begonnen hatte.« Er deutete auf die russische Puppe, die auf dem Couchtisch stand. »Reporter zu sein ist hilfreich. Das gibt mir immer einen Vorwand, zu den Tatorten zu gehen und herauszufinden, was die Polizei weiß.« Er sah Michael von oben bis unten an. »Und was ist deine Geschichte?« Michael schwieg einen langen Moment und sah mürrisch vor sich hin. »Ich habe es nie zu etwas gebracht. Mein ganzes Leben nicht. Ich wurde gefeuert, jetzt wohne ich in einem Drecksloch, dann habe ich angefangen, sie in den Nachrichten zu verfolgen. Die Polizei sagt, sie hat noch nie nach einem schlaueren Serienmörder gesucht und dass sie ein kriminelles Genie sind.« Michael lachte bewundernd. »Wie oft sind Sie damit durchgekommen? 4-mal, 5-mal? 3-mal. Meine eigene Frau nicht mitgezählt. Du hattest schon recht, da in der Juniper Lane. Sie hat mich letztes Jahr wirklich verlassen und danach hatte sie bedauerlicherweise einen Unfall. Es hat sich gut angefühlt, es war befreiend. Also habe ich weitergemacht.« Michael zuckte mit den Schultern. »Ich wollte etwas von diesem, wie soll ich es nennen, von diesem Ruhm. Bei Sonja habe ich versucht, so gut zu sein wie sie, aber ich weiß nicht, ob das geklappt hat. Das war das erste Mal, dass ich wen getötet habe.« Er lachte gezwungen auf. »Niemand hat mir geholfen. Ich nehme an, Sie arbeiten allein?« »Natürlich.« Sims sah ihn spöttisch an. »Und? Machen Sie weiter?« »Ja, allerdings, aber nicht hier. In einem anderen Staat. Ich ziehe um, weil ich einen Fehler gemacht habe.« »Dieser gottverdammte Detective, Neville, ich wollte ihn abschrecken, also habe ich eine von meinen russischen Puppen auf seiner Veranda hinterlassen, aber seitdem geht er mir so richtig auf die Nerven. Ich mache einen Abflug, wahrscheinlich nach Florida. Ich habe die Winter sowieso satt.« Eine Pause. »Ich habe hier noch eine Sache zu erledigen, dann bin ich weg.« Sims ging zum Fernseher, schaltete das Gerät ein und zappte durch die Kanäle, bis er einen Thriller fand, eine Schießerei zwischen Polizisten und Bandenmitgliedern. Er drehte die Lautstärke hoch. »Nur noch eine Sache zu erledigen?« In diesem Moment bemerkte Michael den Griff einer Pistole in Sims Hosenbund. »Oh, verdammt!« Michael rief, »Sie haben ja eine Schusswaffe!« Sims drehte sich zu ihm um und zog die Pistole. »Warten Sie! Wenn Sie mich hier erschießen, hat die Polizei alle möglichen Beweise. Das können die mit Schusswaffen machen, das nennt man Ballistik. Ein Schuss führt Sie direkt zu Ihnen.« »Sie ist gestohlen.« Er warf einen Blick auf die schwarze Glock in seiner Hand. »Es spielt keine Rolle, ob es eine gestohlene Schusswaffe ist.« Michaels Herz klopfte so laut und so schnell wie das Maschinengewehr in dem Fernsehthriller. »Sie hinterlassen eine Menge Spuren, ich weiß es, ich sehe mir alle Krimiserien an. Sie reden immer über Schusswaffen, Sie können mich nicht erschießen, bitte nicht!« Sims runzelte die Stirn. Wahrscheinlich fragte er sich, warum Michael so schrie und vor allem das Wort Schusswaffen immer wieder rausposaunte. Dafür gab es einen verdammt guten Grund. Damit die Polizisten, die sich in Schlafzimmer, Bad und Wohnzimmer versteckt hielten, hörten, dass der MM bewaffnet und drauf und dran war, Michael zu erschießen. Und sie hörten ihn tatsächlich. Detective Neville und Benji Camp stürmten in den Raum und brüllten Sims an, seine Waffe fallen zu lassen. Als er die gezückten Waffen sah, geriet Michael in Panik und ließ sich zu Boden fallen, allerdings nicht auf den beigebraunen Teppich, sondern auf die Frau, die gerade begonnen hatte, sich hinter der Couch aufzurappeln. Gemeinsam fielen Michael und die verdeckte Ermittlerin Sonja Parker, die zum zweiten Mal in den letzten Tagen die Rolle des Opfers eines Serienmörders spielte, auf den Teppich. »Gehen Sie sofort von mir runter, Michael!« fuhr sie ihn wütend an. Er rollte sich zur Seite, griff aber nach ihrem Oberschenkel, um sich hochzuziehen. Der Detective knurrte hinter ihm, »Wagen Sie es ja nicht!« Michael wich mit erhobenen Händen zurück. Sonja stand auf, hob ihre Waffe und richtete sie auf Jared Sims, allerdings nicht, ohne Michael einen Blick zuzuwerfen, der ihm deutlich machte, dass sie nicht abgeneigt war, ihm eine Kugel in den Leib zu jagen. 4 Tage zuvor. 15 Uhr, Sonntag, 9. November. Detective Ernest Neville fuhr durch Felder, die mit kurzen, grauen Maisstängeln gespickt waren. Wie Bartstoppeln eines alten Mannes, dachte Neville. Er bog in die lange Zufahrt und stellte sein Auto auf dem Parkplatz vor dem Bezirksgefängnis von Handelman ab. Als er aus dem Auto stieg und seine Jacke gegen den kalten Wind zuknöpfte, dachte er an seinen hektischen Nachmittag. Da war sein heimlicher Besuch im Aktenarchiv des Sheriffbüros und das Treffen mit Benji Camp, das er per SMS arrangiert hatte, um ihm von seinem frisch ausgeheckten Plan zu erzählen. Außerdem hatte er den am Wochenende diensthabenden Richter zu Hause aufgesucht. Er blickte auf das niedrige Gebäude. Die düstere Wirkung wurde durch die graue Wolkendecke und das trübe Wetter noch verstärkt. »Okay«, sagte sich Neville, »schauen wir mal, ob wir das Ding durchziehen können.« Im Eingangsbereich des Gefängnisses meldete er sich an, verstaute seine Waffe in einem Schließfach und bekam die Kopie einer Akte ausgehändigt. Dann ging er zu den Vernehmungszimmern, in denen die Gefangenen mit ihren Anwälten zusammentrafen, um eigentlich immer erfolglos eine Strafminderung, ein neues Verfahren oder eine Begnadigung für Verbrechen zu erwirken, die sie auf keinen Fall begangen hatten. Wirklich, ich meine es ernst, ich schwöre bei Gott. Er setzte sich in Raum I7 auf einen unbequemen Stuhl, der ebenso wie der Metalltisch mit dem Boden verschraubt war. Die Möbel waren abgerundet, vermutlich damit ein besonders kräftiger Häftling seinem Anwalt oder Wärter nicht den Schädel gegen eine Ecke schlagen konnte. Er blätterte in der Akte, die man ihm ausgehändigt hatte. 5 Minuten später kam ein großer, blonder Mann herein. Er trug einen orangefarbenen Overall, aber keine Handschellen oder Fußfesseln. Der Wachmann, der ihn begleitete, murmelte, »Setz dich, pass auf, was du sagst.« Michael Stendhal nickte Neville zu, dann blickte er zu dem Wachmann. »Der Wärter hier heißt Evans. Als einmal einer auf ihn los ist, hat er sich in die Hose gepisst, weil er den Strohhalm für...« »Mein Gott«, murmelte Evans, »für einen Schraubenzieher gehalten hat, wissen Sie, Detective, an Plastikstrohhalmen können Wale verrecken oder süße kleine Robbenbabys, aber mir sind noch keine Todesfälle unter Menschen bekannt.« Evans wollte etwas sagen, aber Michael fuhr einfach fort. »Die Wärter haben die Wahl zwischen hellbraunen und schwarzen Uniformen. Alle entscheiden sich für die Braunen, weil sie cooler sind, aber nicht Evans. Er mag die Schwarzen. Und warum? Weil man auf denen keine Pissflecken sieht.« »Heute Abend keinen Nachtisch, Michael.« »Mein Gott, du willst ihn doch nicht etwa essen, oder? Deine Frau findet deinen Schwanz jetzt schon nicht mehr unter all den Fettwülsten. Der Wachmann ging. Allem Anschein nach hätte er gern die Tür hinter sich zugeschlagen, aber die Scharniere waren alt und ließen keinen dramatischen Abgang zu. »Wie geht es Ihnen, Michael?« »Den Umständen entsprechend, Detective. Sie wissen genau, dass ich Smalltalk nicht ausstehen kann, außer wenn ich damit angefangen habe. Was wollen Sie? Warum persönlich, warum nicht am Telefon?« Neville antwortete nicht, sondern las weiter in der Akte. Die Wege der beiden Männer hatten sich gekreuzt, als Neville Michael vor ein paar Jahren wegen Einbruchs verhaftet hatte. Der Geldbetrag, den Michael aus der Einrichtung für betreutes Wohnen gestohlen hatte, war gering. Niemand wurde verletzt, es war auch niemand anwesend. Aber es war seine dritte Straftat innerhalb von 5 Jahren und der Diebstahl brachte ihm eine lange Haftstrafe ein. Das lag auch daran, dass Michael dem Richter vor der Urteilsverkündung ein paar markige Worte über dessen korpulenten Körperbau und den hilflosen Versuch, Haare über die glänzende Glatze zu kämmen, entgegengeschleudert hatte. Michael war ein merkwürdiges Geschöpf. Seine Mutter saß ständig wegen Drogen- und Bagatelldelikten im Gefängnis und ignorierte Haftbefehle. Sein Vater war schon lange tot. Michael hatte in den unterschiedlichsten Jobs, für die man keine oder nur geringe Qualifikationen brauchte, gearbeitet, aber in keinem hatte er es lange ausgehalten. Wenn er nicht in Lohn und Brot war, war er Taschendieb, Räuber, Einbrecher. Kriminalität lag ihm im Blut. Dazu war er der unausstehlichste Mensch, dem Neville je begegnet war. Einer, der zum Spaß Beleidigungen austeilte. »Warum persönlich?« wiederholte der Detective und klappte die Akte zu. »Das war meine Frage. Vor Äonen?« Michael grinste kalt. »Keine Dokumentation. Telefongespräche aus dem oder in das Gefängnis wurden abgehört und Neville wollte auf keinen Fall, dass sein geheimer Plan, wie er den MM aufstöbern wollte, durchsickerte. Vielleicht können wir uns gegenseitig helfen. Ich habe ein Problem und Sie haben ein Problem. Ich sitze noch 15 Monate in diesem Drecksloch fest. Was ist mit Ihnen?« »Der Matroschka-Mörder.« »Oh, ich habe von ihm gehört. Wir können hier Nachrichten sehen. Ich will NPR, alle anderen wollen Country. Manchmal gewinne ich, manchmal nicht.« »Er hat 3 Frauen umgebracht und wir haben nicht viele Spuren.« »Sie sehen gar nicht aus wie die Kleine aus Das Schweigen der Lämmer, mehr wie der dünne Vorstadtsheriff aus der Andy Griffith-Show.« »Er hat eine von diesen Puppen auf unsere Veranda gesetzt. Meine Tochter hat sie gefunden. Sie ist ausgeflippt.« »Den Knastbruder schien diese Nachricht zu langweilen.« »Ich will ihn schnappen«, sagte Neville entschlossen. »Unbedingt. Und ich habe eine Idee, wie es klappen könnte.« Michael zog etwas weniger gelangweilt eine Augenbraue hoch. »Hier ist der Deal. Sie werden freigelassen und bekommen eine vollständige Begnadigung. Ihre Akte wird gelöscht. Und dafür spielen Sie die Rolle eines Nachahmungstäters. Das Büro des Sheriffs mietet 2 Häuser, eines in der Juniper Lane und eines im Martin Drive. Die verdeckte Ermittlerin Sonja Parker übernimmt die Rolle des Opfers und gibt vor, gerade eingezogen zu sein. Sie kommt von der Arbeit zurück und holt ein Paket ab, das einer der Nachbarn für sie bereithält. Während die Tür offen ist, gehen sie vorbei, damit der Nachbar sie sieht. Sie brechen ein und hängen eine halbe Stunde mit Sonja ab. Dann fahren sie mit ihrem Auto weg und lassen es irgendwo stehen. Am nächsten Tag schicken wir die Spurensicherung ins Haus, während ich draußen eine Presseerklärung abgebe. Was ist, wenn der Nachbar die Polizei ruft, wenn er mich herumschleichen sieht? Wir schicken erst einen Streifenwagen, wenn wir sicher sind, dass sie das Haus wieder verlassen haben. Unsere Profiler gehen davon aus, dass der MM eine Person mit riesigem Ego ist. Wenn wir vorher über die Medien bekannt geben, dass der Serienmörder wieder zugeschlagen hat, wird der MM in der Juniper Lane auftauchen. Er wird etwas über seine Nachahmer herausfinden wollen. Deshalb möchte ich, dass Sie aus der Menge der Schaulustigen herausstechen. Sie sollten irgendwie verdächtig wirken? Neville nickte. Dann verschwinde ich und Sie hoffen, dass er mir folgt, und wenn er es tut, folgen Sie ihm. Wenn er in der Juniper Lane nicht anbeißt, versuchen wir es noch einmal mit dem Martin Drive. Fußfessel? Selbstverständlich. Verstehe. Ihr Vertrauen hält sich in Grenzen, was für mich bedeutet, dass Sie diesen Schwachsinn schriftlich festhalten und dann meinen Anwalt schicken werden? Ist bereits geschehen, mit richterlicher Unterschrift. Was Rückschlüsse auf die Tatsache zulässt, wie überaus eilig Sie es haben. So eine gestellte Ausdrucksweise. Neville hatte in der Akte gelesen, dass Michael Stendhal sein Studium an der renommierten University of Chicago wahrscheinlich mit sehr guten Noten abgeschlossen hätte, wenn er nicht dabei erwischt worden wäre, wie er sich Gegenstände aus den Zimmern der Studenten im Wohnheim auslieh, seine Formulierung. Von der nächsten Uni flog er im hohen Bogen, nachdem er dem Professor, dem Leiter der englischen Fakultät, während des Seminars erklärte, dass er voll gegen einen Schrank gelaufen sei und ob er nicht wisse, wie beschissen einschläfernd er sei. Köder ist ein aufschlussreiches Wort, Detective. Was ist, wenn der M.M. Mädchen satt hat und beschließt, mich zu zerstückeln? Sie tragen eine kugelsichere Weste und den Peilsender, und einer meiner Männer folgt ihnen auf Schritt und Tritt. Taugt er was? Allerdings. Er ist mein Assistent, Benji Kemp. Was für ein bekloppter Name. Er ist der beste Schütze im Sheriffbüro, nein, im ganzen Bezirk. Michael schaute ihn durchdringend an. Das ist ein Geheimnis, nicht wahr? Nur mein engstes Team und Sie sind eingeweiht. Ich nehme an, Sie sind klug genug, um zu erkennen, dass das leicht nach hinten losgehen kann. Schluss mit Ihrer Karriere, vielleicht bekommen Sie sogar hier ein Zimmer. Er sah den Detective kühl an, was mir herzlich egal wäre. Klar. Michael stand auf und ging zum Fenster. Das Sicherheitsglas hinter den Gitterstäben war voller Kratzer. Trotzdem konnte man draußen ein wenig Grün sehen. Kann ich Ihnen eine Frage stellen? Neville nickte. Michael drehte sich um. Warum haben Sie mich ausgewählt, Detective? Ich habe gerade eine Stunde damit verbracht, die Akten von, nennen wir sie, potenziellen Kandidaten durchzusehen. Er ließ seinen Verstoß gegen die Bestimmungen weg. Und Sie haben gewonnen. Ich wollte jemanden, der relativ kurz vor der Entlassung steht. Sie haben noch 15 Monate. Lange genug, um Sie zum Mitmachen zu bewegen, aber nicht so lange, dass ein Richter sich sträuben würde. Und ich brauchte einen Straftäter, der nicht gewalttätig ist. Aus den Polizei-, Bewährungs- und Beratungsakten hatte Neville erfahren, dass Michael noch keinem Menschen körperlich etwas zuleide getan hatte. Aber das Wichtigste war, ich brauchte jemanden, der sich ganz in einen herzlosen Serienmörder hineinversetzen kann, der die Rolle perfekt spielt. Von allen Knackis, die ich in Betracht gezogen habe, waren Sie der Schlimmste. Wirklich? Michaels Augen leuchteten auf. Ich kann Ihnen nicht vormachen, dass es ohne Risiko wäre, Michael. Sie können Nein sagen. Der Schlimmste, murmelte er lächelnd. Ich bin dabei. Gegenwart, 10 Uhr, Donnerstag, 13. November. Michael Stendhal murmelte, ich habe dreimal das Wort Schusswaffe benutzt oder sogar viermal, ich habe geschrien. Neville runzelte die Stirn und sah Benji Kemp an. Das habe ich nicht gehört. Ich auch nicht, der Fernseher war so laut. Ihr wusstet nicht mal, dass er eine Pistole hatte, sagte Michael bissig und weinerlich zugleich. Stimmt, das stand nicht im Profil, sagte Benji. Neville deutete auf Michaels Brust. Sie hatten eine Schutzweste. Ach ja, es ist wohl noch niemanden in den Kopf geschossen worden. Doch, klar kommt das vor, das will ich nicht leugnen. Benji fügte hinzu, in den Schritt übrigens auch. Sonja hätte nicht zugelassen, dass ihnen etwas zustößt. Mann, da habe ich mich echt sicher gefühlt, sagte Michael sarkastisch. Neville dachte darüber nach, dass alles mehr oder weniger wie geplant verlaufen war. Auf der Pressekonferenz in der Juniper Lane hatte Benji in Zivil gekleidet Michael im Auge behalten, der sich verabredungsgemäß verdächtig verhalten hatte. Benji war Michael durch das Naturschutzgebiet gefolgt und von da ab quer durch Handelman County. Schließlich fiel ihm jemand auf, der ihn eventuell aus einem Auto heraus beschattete. Könnte eine Spur sein, ist im Moment aber wirklich noch nicht zu sagen. Benji hatte weder ein Autokennzeichen noch irgendeine Art von Ausweis des Fahrers, sodass sie den Verdächtigen nicht identifizieren konnten. Außerdem wollte Neville nach Möglichkeit ein Gespräch zwischen dem MM und Michael aufzeichnen, um herauszufinden, ob es weitere Opfer gab, die den Behörden bisher unbekannt waren, und um zu erfahren, ob er allein arbeitete. Serienmörder weihten manchmal, wenn auch selten, Ehefrauen oder Freundinnen ein. Heute Abend hatten sie einen weiteren Mord in dieser Wohnung inszeniert, und Benji hatte berichtet, dass jemand, vermutlich der echte MM, Michael hierher gefolgt war. Während Neville, Benji und das Einsatzkommando das Haus überwachten, folgte Michael der verdeckten Ermittlerin Sonja Parker ins Wohnzimmer, wo sie sich totstellte. Dann warteten sie auf die Ankunft des MM. Bei seinem dramatischen Auftritt erfuhren sie, dass es keine weiteren Opfer gab, dass er allein arbeitete und, ein Bonus, dass er seine Frau ermordet hatte. All dies hatten sie größtenteils Michaels Oscar-verdächtiger Schauspielkunst zu verdanken. Neville wandte sich dem Serienmörder zu, der mit Handschellen gefesselt auf einem Sessel saß. Sims wusste, dass sie ihn kalt erwischt hatten und hatte auf sein Recht zu schweigen verzichtet. Neville sagte, »Wir haben das über Ihre Frau mit angehört.« »Ist es ein Klischee zu sagen, dass sie den Tod verdient hatte?« »Weihen Sie mich in die Details ein.« Sims kooperierte anstandslos. Er schien sogar ein bisschen stolz zu sein. Neville stellte ihm zahlreiche Fragen zum Mord an seiner Ehefrau und zu den anderen Opfern, bei denen er russische Puppen hinterlassen hatte. Nach einer halben Stunde war er fast fertig. Er hatte noch eine letzte Frage, wobei er die Einschätzung des Fernsehkommentators und das teure Gutachten des Psychiaters im Hinterkopf behielt. In den letzten Jahren hat die Wut auf seine Eltern den Kipppunkt überschritten, nun mordet er, um seine Rolle als äußerste russische Puppe zurückzuerobern. »Also, Jared, ich bin neugierig. War Ihre Kindheit sehr hart? Wie war Ihr Familienleben?« Der Mörder sah ihn überrascht an. »Was? Nein. Meine Eltern waren großartig.« »Dann sagen Sie mir, warum lassen Sie diese russischen Puppen als Visitenkarte da?« »Oh, die waren bei Walmart im Angebot.« »Bitte sehr.« Der Überwachungstechniker nahm Michael die Fußfessel ab. Michael untersuchte den Ausschlag. Sein ständiges Kratzen hatte nicht gerade geholfen. »Warum haben Sie das Ding nicht über die Socke gezogen?« brummte Michael. Der runde, glatzköpfige Schwarze antwortete lakonisch, »Hätte ich tun können, aber dann dachte ich mir, so herum könnte es dazu ermutigen, einen Gang in den Waschsalon zu erwägen.« »Soll das heißen, dass meine Füße stinken?« Keine Antwort, aber ja, genau das hatte er gemeint. Michael lachte. Er respektierte jeden, der mal eben eine Beleidigung raushaute. Er ging in die Ermittlungsabteilung, wo der Sheriff und Detective Neville sich mit gesenkten Köpfen berieten. Auf dem Weg zu den beiden kam er an Sonja Parkers Arbeitsplatz vorbei. Sie saß kerzengerade an ihrem Schreibtisch und tippte. In den letzten Tagen hatte er 100 Mal an sie gedacht, seit sie sich bei der Vorbereitung auf den Einsatz getroffen hatten. Er stellte sie sich vor, wenn er die Straße entlang ging, beim Einkaufen, beim Joggen, auch wenn er nachts im Bett lag. Er fragte sich, ob es eine Möglichkeit gab, ihr zu sagen, wie sie unwissentlich an seinen besonderen Momenten teilgenommen hatte. Leider bot sich dazu keine Gelegenheit, zumindest jetzt nicht. Die Detektivin trug immer noch ihr schwarzes Sweatshirt. Er hätte sich gewünscht, dass sie es auszog, damit er einen Blick auf das figurbetonte babyblaue Top werfen konnte. Er ging zur Keurig-Kaffeemaschine auf einem Tisch in der Ecke und machte sich eine Tasse, die er mit 4 Stück Zucker süßte. Nach einer kurzen Massage seines wunden Knöchels schlenderte Michael zu ihrer Arbeitsnische. »Hey!« Sonja sah auf. Ihr Gesichtsausdruck war unmissverständlich. Sie wartete auf eine Entschuldigung dafür, dass er sich bei der Verhaftung von Sims auf sie geworfen hatte. »Tja, halt dein Ego im Zaum, Schätzchen. Dieser Idiot war kurz davor, mir in Wildwestmanier eine Kugel zu verpassen. Zufälligerweise lagst du in meinem Weg herum.« Also nein, keine Entschuldigung. Michael Stendahl hatte sich in seinem ganzen Leben erst 2-mal aufrichtig entschuldigt. Er erinnerte sich nicht mehr an die Ursachen, aber sehr gut an den empfundenen Schmerz, als er das geschmähte Wort Entschuldigung tatsächlich aussprach. Hören Sie, seine Stimme wurde ernst, als sich ihre Augenbrauen hoben. Es gibt da ein kleines Restaurant in meiner Nähe, einen Thai. Wie wär's mit heute Abend, wenn Sie Feierabend haben? Dieses Date sollte ein richtiges Date sein. Ziel war nicht sein üblicher verbaler Meuchelmord. Ziel war, sie in sein quietschendes Bett zu kriegen. Ihre Augenbrauen wanderten in Höhen, die er nicht für möglich gehalten hätte. Sie bitten mich um ein Date? Abendessen? Danach zu mir, nach Hause, auf einen Absacker? Sonja wirkte nicht so, als ob es ihr schnell die Sprache verschlüge, aber jetzt bekam sie kein Wort raus. »Ich lade Sie ein«, fügte er großzügig hinzu. Sie stieß ein seltsames Geräusch aus. Es klang nach einer Mischung aus Ärger und Verwunderung. »Okay«, hob eine Hand, »Sie zögern, dann heben wir uns den Absacker für das nächste Mal auf.« »Kein nächstes Mal, kein dieses Mal«, ihr Gesichtsausdruck war steinern, vielleicht auch minimal amüsiert. Das irritierte ihn. War sie wirklich sauer, dass er sich an ihrem Oberschenkel hochgezogen hatte, nachdem er hinter der Couch in Deckung gegangen war? Die Situation war chaotisch gewesen, überall Schusswaffen. Und warum nicht? Kennen Sie den Spruch mit dem letzten Mann auf der Erde? Fragte sie kühl. Entschuldigen Sie, Sonja, so denken Sie über mich? Sie sind ja auch kein junger Hüpfer mehr. Sie lachte. Er war beleidigt und trat nach. »Und ich nehme mal an, dass die männlichen Models nicht gerade vor ihrer Tür Schlange stehen.« Sie richtete den Blick auf ein kleines gerahmtes Foto auf ihrem Schreibtisch, auf dem sie mit einem Mann ihres Alters zu sehen war, Arm in Arm. »Ihr Freund?« »Mein Mann.« »Aha. Ist er ein Model?« Sonja antwortete nicht, aber er hätte durchaus eins sein können. »Glückwunsch«, sagte er abfällig. »Ich hoffe, Sie wissen, dass Sie großes Glück hatten, sich einen wie ihn geangelt zu haben.« Sie musterte ihn kurz. »Ich glaube, die Hälfte der Zeit haben Sie wirklich keine Ahnung, was Sie sagen.« Eine Stimme. »Michael!« Er verneigte sich vor Sonja, und nach einem kurzen Blick in Richtung ihres Hinterns ging er zu Neville hinüber. »Die Papiere sind unterschrieben, aus dem Gericht zurückgekommen. Sie können gehen.« Benji Camp, der ganz in der Nähe stand, versuchte ihm zu danken. »Ohne Sie hätten wir das nicht geschafft.« Michael verzog das Gesicht in einer Art und Weise, von der er hoffte, dass sie seine Verachtung für offensichtliche Aussagen zum Ausdruck brachte. Neville fragte, »Was haben Sie jetzt vor?« »Ich überlege mir, einen richtigen Job zu suchen in der Gesundheitsbranche. An der Uni fand ich Anatomie gut, vielleicht mache ich eine Ausbildung als Pfleger oder so.« Der Ermittler starrte ihn einen Moment lang an, als versuchte er, sich Michaels Umgang mit Patienten vorzustellen. »Aha, was auch immer Sie tun, Hauptsache Sie gehen Ärger aus dem Weg.« »Ich weiß Ihre Sorge, um mich zu schätzen, Detective.« »Ich mache mir Sorgen um mich selbst, nicht um Sie. Wenn Sie es vermasseln, muss ich Sie vielleicht verhaften. Eigentlich will ich Sie auf keinen Fall wiedersehen.« »Gut ausgeteilt, Detective.« Michael zwinkerte ihm zu. Als er das Gebäude verließ, dachte er daran, was Sonja Parker gerade gesagt hatte. »Ich glaube, die Hälfte der Zeit haben Sie wirklich keine Ahnung, was Sie sagen.« Er antwortete ihr jetzt, »Nein, Babe, ich weiß immer ganz genau, was ich sage, in jeder Minute, an jedem Tag.« Die Beleidigungen, die Nadelspitzen, die abfälligen Erwiderungen, der eisige Sarkasmus, aber, so überlegte er, war dies nicht eine berechtigte Überlegung? Michael Stendahl war zwar der Böse, der unrettbar Böse, aber hatte seine giftige Kunst nicht gelegentlich auch etwas Gutes bewirkt? Vielleicht überdachte der Taxifahrer seinen aussichtslosen Job. Vielleicht begann der Veteran, an seinem Selbstwertgefühl zu arbeiten und lernte, sich helfen zu lassen. Vielleicht würde Gucci Girl darüber nachdenken, ob sie wie ihre narzisstische Mutter enden wollte. Vielleicht beschloss Randy, ihre Elternrolle anzunehmen und begann, ihre Tochter ein bisschen mehr zu schätzen. War Michael Stendhal nicht in gewisser Weise ein Wendepunkt im Leben der Menschen, indem er ihnen Vernunft einbläute? Er überlegte einen Moment. Ja, nein, vielleicht. Dann kam er zu dem Schluss, wen interessiert das eigentlich? Er trat an den Bordstein und winkte ein Taxi heran. 11.40 Uhr, Freitag, 14. November. Was sagt die Spurensicherung? Fragte Jimbo Rawlins. Der Sheriff trank bereits den dritten Kaffee. Neville hielt sich an Dr. Pepper. Mann, er liebte Dr. Pepper. Sie sind zufrieden. DNA-Übereinstimmungen auf der ganzen Linie. Sims hat gestanden, um die Spritze zu vermeiden. Ein Großteil der MM-Taskforce hatte sich um Nevilles Arbeitsplatz geschart. Benji fragte, glaubst du, es ist ein Trick, dass Sims kooperiert? Vielleicht wird sein Anwalt auf Unzurechnungsfähigkeit plädieren. Sonja Parker, die schon einige Jahre länger im Geschäft war als der junge Deputy, sagte, die Gerichte kaufen sowas nicht ab. Es gehört viel dazu, wenn man ihnen klar machen will, dass man vom Planeten Zanta stammt oder dass man lange Gespräche mit Zucchini und Brokkoli führt und dass die Gemüse antworten. Sie hat recht, Benji. Das wäre eine schwierige Verteidigungsstrategie. Neville erwähnte nicht, dass seine Frau, die eine hervorragende Gärtnerin war, beruhigend auf ihre Malven, Farne und Rosen einredete. Ihre Blumenbeete waren spektakulär. »Es gibt Ärger«, meldete der Sheriff. »Ich habe einen Anruf von der Bürgermeisterin bekommen.« Neville hob die Hände, als wolle er sich ergeben. »Weil ich eine Undercover-Operation durchgeführt, einen falschen Tatort inszeniert und einen Deal mit einem besonders unangenehmen Gefangenen gemacht habe? Oh, und weil ich es niemandem erzählt habe, Sie eingeschlossen, Jimbo?« »Genau.« »Naja, ich musste alle im Dunkeln lassen«, sagte Neville. »Ich konnte nicht riskieren, dass irgendwas durchsickert. Ich spreche mit dir.« Sonja sagte, »Was soll sie denn machen?« Uns zu Weihnachten kein Früchtebrot mehr schicken? Die matronenhafte Beamtin schickte Früchtebrote schwer wie Ziegelsteine an alle Verwaltungen. Neville hatte noch nie jemanden gesehen, der die Dinger auch nur probiert hätte. In der Gefriertruhe des Sheriffbüros lagen noch drei, und alle hatten Angst, sie wegzuwerfen. Es hätte schiefgehen können und sie von einem Müllmann erwischt und verraten werden. »Ein Hoffnungsschimmer«, sagte der Sheriff. »Wann ist Ihr Bericht fertig?« »In ein paar Stunden.« Rawlins war schon fast aus der Tür, als er sich noch einmal umdrehte. »War großartig, was ihr gemacht habt. Große Klasse.« Er warf einen Blick auf die Wandtafeln mit den Informationen zum Matroschka-Mörder. »Wir haben es mit einem Serienmörder aufgenommen. Und dabei waren wir so gut wie die dollen Jungs vom FBI. Was noch wichtiger ist, er zwinkerte allen zu, so gut wie die Cops im Fernsehen. Ein Nicken in den Raum und der Sheriff war weg. Nevilles Telefon klingelte. Er erkannte die Nummer. Es musste der Gefängnisdirektor sein. Lou? Hi, Ernie. Es ist etwas Merkwürdiges passiert, was ich mit dir besprechen muss. Er klang beunruhigt. Leg los. Als Sims eingewiesen wurde, hat er gesagt, er wollte eine Quittung für seine 5.000. Was, Dollar? Ja, genau, aber er hatte keine 5 Riesen. Er kam mit ein paar hundert an. Er meinte, das Geld wäre in einem Umschlag in seinem Rucksack, aber es war keins da. Blumendraht, Hammer, Schraubenzieher, Munition, das war's. Er wollte sich aus dem Staub machen, wahrscheinlich hat er sein Bankkonto leergeräumt, aber ich habe kein Bargeld gesehen. Neville sah die anderen an. »Hat jemand von euch einen Umschlag mit Geld in Sims Rucksack oder sonst irgendwo am Tatort gesehen? 5 Riesen?« Sonja und Benji schüttelten den Kopf. »Niemand hat das Geld gesehen. Haben Sie die Spurensicherung angerufen?« »Ja, die hat auch nichts gefunden.« »Tut mir leid, Lou.« Sie legten auf. Neville seufzte. »Was ist los, Detective?« fragte Benji. Das Geld ist verschwunden. Und ich weiß, was damit passiert ist. Sonja Parker schnalzte mit der Zunge. Als wir Sims Handschellen angelegt und seine Waffe gesichert haben, stand Michael direkt neben dem Rucksack. Benji sagte, dann hat er es auch gestohlen. Der verdammte Taschendieb. Sonja, das heißt, er hat den Deal gebrochen. Ja, allerdings. Die Vereinbarung lautet so. Wenn er während der verbleibenden Zeit seiner Strafe einen Verstoß begeht, muss er zurück und die gesamte Zeit absitzen, zusätzlich zu der für das neue Vergehen, versteht sich. Neville schüttelte den Kopf und sagte halb zu sich selbst, Michael, was zum Teufel hast du dir dabei gedacht? Benji sagte, willst du, dass ich ihn herbringe? Neville sah enttäuscht aus. Ich kann diesen Burschen nicht ausstehen. Er ist widerwärtig, aber er hat sein Leben für uns aufs Spiel gesetzt. Andererseits war das Gesetz immer noch das Gesetz. Verdammt. Nur du und ich, Benji, sagte er. Kein Einsatzteam. Es tut mir leid, Ernie, sagte Sonja. Neville nickte und folgte Benji zur Garderobe. Als er an der Kaffeestation vorbeikam, blickte er hinüber und blieb wie angewurzelt stehen. Er schaute auf das Spendengefäß des Kinderkrankenhauses, das neben der Kaffeemaschine stand. Am Boden des Behälters lagen ein paar Münzen und angegrabbelte kleine Scheine. Und obenauf ein dicker Stapel brandneuer 100-Dollar-Scheine. »Warte mal«, Neville schraubte den Deckel ab und zog die großen Scheine heraus. Sonja und Benji schauten ihm ungläubig zu. Neville zählte das Geld. 5.000? Fragte sie. Ganz genau. Michael hat sich einen Kaffee gemacht, als er hier war. Benji sagte, du meinst, er hat die Scheine da reingestopft? Verrückt. Warum bloß? Vielleicht hat er ein neues Kapitel aufgeschlagen, sagte Sonja. Nachdem er uns geholfen hat, will er ein besserer Mensch werden. Neville lachte. Nie im Leben, vergiss es. Ich bin mir ziemlich sicher, dass er Jared Sims verarschen wollte, eine Art Abschiedsgruß. Egal, es ist und bleibt schwerer Diebstahl, gab Benji zu bedenken. Das stimmte. Neville schwieg einen Moment lang. Es wäre allerdings schwer zu beweisen. Ich bin sicher, dass Michaels Fingerabdrücke auf keinem dieser Scheine sind, keine Zeugen. »Detective«, begann Benji, »es ist einfach falsch.« »Ihr müsst zugeben, dass es bestimmt lustig wäre, das Gesicht des Feuerwehrchefs zu sehen, wenn er dem Krankenhaus seine paar Kröten übergeben hat und wir unsere 5 Riesen drauflegen.« Neville lächelte. Benji zog eine Grimasse und setzte wieder an. »Detective!« »Benji, ich habe eine hypothetische Frage«, unterbrach ihn Neville. »Ja? Sagen wir, ein paar Drogendealer rasen mit einem ihrer aberwitzigen Schnellboote auf dem Evansville River.« Der junge Officer lachte. »Auf dem Evansville? An den meisten Stellen ist er doch nur einen halben Meter tief. Stell's dir doch einfach mal vor. Ein großes, glänzendes Schnellboot. Jede Menge Drogen und Bargeld an Bord. Wenn wir sie hochnehmen...« Sonja sagte, »hätte ich gern was davon.« »Was passiert?« Mit dem Boot und dem Geld. Der Staat beschlagnahmt es. Und wohin geht das, Meister? In unser Budget, Büro des Sheriffs. Man könnte es so sehen, dass Michael die Bürokratie umgangen und uns das Geld des Mörders direkt besorgt hat. Und wir haben beschlossen, keinen Polizeihubschrauber zu kaufen, sondern alles einer Wohltätigkeitsorganisation zu spenden. Sonja fragte, werden wir jemals so einen Helikopter bekommen? Nein, sagte Neville und wandte sich dann wieder Benji zu. Wir haben es hier weniger mit einem Verbrechen als mit... Er brauchte einen Augenblick, um den richtigen Ausdruck zu finden. Einer Abweichung vom üblichen Prozedere zu tun. Klar, wir könnten Michael Stendhal drankriegen, aber wisst ihr, was ich finde? Der MM hat uns abgelenkt. Neville deutete auf die Ordner auf seinem Schreibtisch. Meth, Opioide, Ehen, in denen sie sich gegenseitig die Köpfe einschlagen, volltrunkene Autofahrer. Der MM ist hinter Gittern, also würde ich sagen, zurück an die Arbeit. Benji zuckte mit den Schultern. Ach, Es ist sowieso zu kalt, um rauszugehen. Ernest Neville steckte die Scheine wieder in das Spendenglas und schraubte den Deckel drauf. Dann holte er sich noch eine Dr. Pepper aus dem Kühlschrank und nahm einen tiefen Zug. Er kehrte in seine Arbeitsnische zurück, setzte sich auf seinen abgenutzten Stuhl und zog eine Akte zu sich heran. Sie hörten »Der Matroschka-Mörder« von Jeffrey Deaver, gelesen von Olaf Pessler.